Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, sollen wir mal? Ja, dann öffne ich. Öffne dann hiermit offiziell die Sitzung um Viertel vor neun. Herzlich willkommen zusammen. So, wie funktioniert das denn? Ich stelle erstmal fest, wie ist das? Ja, ich kann in ein Protokoll gehen. Also ich stelle erstmal fest, 8 von 9 Leuten sind anwesend, zumindest auf jeden Fall beschlussfähig. Hat jemand Anmerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung vorzubringen, vorzutragen etc.? Ich fasse das mal als Nein auf, wenn meine Internetverbindung noch steht. Dann stimmen wir darüber ab. Enthält sich jemand? Oder ist jemand dagegen, dass wir das annehmen? Kann mal einer was sagen, damit ich weiß, dass ich noch da bin? Ja, das ist ja. Okay, danke. Ja, dann stelle ich fest, das Protokoll wurde einstimmig angenommen in der letzten Sitzung. Ich bin total fasziniert davon. Das geht ratzfatz mit dir. Mit dir machen wir das jetzt immer. Du, das ist eine gute Bewerbung. Ach ja, ich habe es vergessen. Damit ihr wisst, worauf ich einlasse mit mir, ne? Heil dir Eris und so. So, das führe ich dann nächstes Mal weiter, damit ihr das hier nicht mehr machen muss. So, die Berichte könnt ihr ja selber einlesen und so. Da werde ich mich selbst auch nochmal zum Nachtragen. Haben wir schon das erste Drittel durch. So, kommen wir zu den Berichten über die Statistik der Mitgliederzahlen und der Beträge auf den jeweiligen Konten. Gibt es da irgendwie Sprachanmerkungen oder irgendwas zu? Oder? Ich trage noch schnell die Barkasse nach. Sonst alles gut. Ja, wunderbar. Haben wir die Hälfte fast geschafft. Dann kommen wir zur Wiedervorlage der Anträge an den Landesvorstand. Antrag Nummer 1 ist ein Antrag auf Kostenübernahme der Raummiete von Andreas Hecht und auch mir und Chrissy. Es war, soll ich nochmal vorlesen oder das war die Sache mit der GEMA-Diskussion, GEMA-Podiumsdiskussion in Gelsenkirchen? Ja, die Frage, die sich stellt, ist natürlich, hat sich da mittlerweile was getan? Ist jemand mit dem Konzept bekannt inzwischen? Also mir nicht. Mir leider auch nicht, allerdings bin ich auch seit einer Woche wieder Handy offline und so. Ist denn jemand, der Antragsteller oder jemand anders, der die vertreten kann, anwesend? Andreas Hecht, Heiko Jelnicke, Andreas Gilles, wenn jemand von euch da ist. Also Andreas Hecht ist nicht anwesend, sehe ich. Von den anderen sehe ich auch niemanden. Tja, dann würde ich es nochmal vertagen, weiß ich nicht. Ja, können wir anders ja nicht machen. Ich meine, wenn jetzt neue Infos reinkommen, können wir es ja mal über einen Umlaufbeschluss dann neu entscheiden, wenn jetzt irgendwie nochmal ein Konzeptpapier oder irgendwas aufschlägt, aber alles andere ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig. Ja, wir hatten denen 2 Wochen Zeit gegeben, mit der Bitte, da nochmal nachzuarbeiten. Ich denke, ein Grundgerüst hatten sie ja vielleicht schon da. Aber da ist nichts gekommen, also würde ich jetzt fast schon sagen, ablehnen. Ich muss sagen, ist ja das genauso wie der Alexander, also Zeit genug hatten sie. Also wenn ihnen das Projekt wirklich wichtig ist und wir haben ja auch signalisiert, dass wir das auch mittragen würden, aber halt ein vernünftiges Konzept haben wollen dafür, dann hätten sie ja die 2 Wochen nutzen können. Können wir das nach hinten legen, weil wir hatten doch Gelsenkirchen auch eingeladen, also vielleicht kommen die ein bisschen später. Ja, okay, dem schließe ich mich an. Ja. Okay. Hat da jemand was dagegen? Gut, dann verschieben wir das einfach nach später. Und machen mit dem nächsten Antrag, den offiziellen Antrag an den Landesvorstand weiter. Da hätten wir das Drachenbootrennen am 2.9.2012 in Mülheim bezüglich Werbung machen. Ich lese mal kurz vor. Bitte auf das politische Drachenbootrennen am 2.9.2012 in Mülheim aufmerksam machen. Schreibung: Die Kanuten der Piraten waren bei den letzten beiden Drachenbootrennen ziemlich einsam. Neben Familie und ein paar Kumpels haben nur vereinzelte Piraten die Drachenboot-Crew angefeuert. Bitte macht doch auf das Event am 2.9. siehe Link aufmerksam, damit unsere Drachenboot-Crew motiviert an den Start geht und ordentlich Gas gibt. Der Antrag war von Hartmut, nehme ich an, ne? Freeside steht da. Ich weiß, es kann mit dem Namen jetzt gerade nichts anfangen. Nee, ist okay. Ich habe schon einen Text bekommen aus der Runde. Ich wollte ihn heute rausschicken, weil das passt ganz gut, so ein paar Tage vorher. Das wäre dann, denke ich mal, Werbung des Vorstandes. Ja, könntest du auch nochmal die genaue Anschrift mitteilen, weil das wäre vielleicht ganz wichtig, dass wir da an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen können, wo die Leute sich sammeln sollen. Ja, ich würde versuchen, das offizielle PDF, was der Veranstalter schickt, zu verlinken, dass da jeder sich die Beschreibung dann direkt angucken kann, weil das ist eigentlich sehr, sehr gut beschrieben. Ja, super. Also kümmerst du dich dran, Carsten? Ja. Dann weiterhin würde ich das annehmen. Weiterhin gibt es da noch anzumerken, dass am Wochenende auch das Barcamp Bundestagsfraktion stattfindet. Da können wir, die wir vom Vorstand dahin gehen, natürlich auch dafür nochmal trommeln. Und der offizielle Hashtag ist Pirate Party. Beim Barcamp? Nein, fürs Drachenboot. Wie war der Hashtag dafür? Pirate Party. Pirate Party, okay. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, stimmen wir mal darüber ab. Gibt es dagegen Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann werte ich das einfach mal als einstimmiges dafür. Korrekt. Kommen wir zum nächsten Finanzantrag. Antrag auf Ausfallbürgschaft für die FlauschCon One von Elle Nerdinger. Deren richtigen Namen ich auch kenne. Elle, bist du da? Ansonsten lese ich dir mal kurz vor. Lieber Vorstand, hiermit stelle ich für die FlauschCon One Orga den folgenden Antrag. Antrag Ausfallbürgschaft, Organisation und Raumkosten FlauschCon One. Wir wollen die Veranstaltung möglichst durch Spenden finanzieren. Die Bürgschaft träte nur in Kraft, wenn wir nicht alle Kosten durch Spenden aufbringen können und würden nur die dadurch nicht gedeckten Kosten in maximaler Höhe von 2500 Euro übernehmen. Also ich hätte da jetzt eigentlich schon eine Frage, und zwar, wie viel Spenden haben Sie denn bereits eingenommen? Weil das Risiko von 2500 Euro ist ja schon beträchtlich. Ja gut, die Frage hätte ich nämlich auch gestellt. Die Frage hat auch Elmir gestellt. Und zwar stand vorgestern, waren es 211 Euro. Okay, das ist aber nicht so. Das war schon ein gewaltiges Spagat, den wir da überbrücken müssen. Ja, kannst du mir die Summe bitte nochmal sagen? Genau, waren es 211 Euro und 11 Cent. Danke. Ist denn sonst jemand von der FlauschCon hier? Ich habe es doch gerade nochmal angetwittert. Also im Zweifelsfall würde ich, da sie auf Twitter ja eher aktiv ist, noch mitbekommen. Dass wir zwei Minuten oder ein, zwei Anträge zurückstellen, kurz. Also ich bin in der Vorbereitungsgruppe der FlauschCon mit drin und gestern ist das Programm soweit verabschiedet worden, steht auch mittlerweile in dem FlauschCon auf der FlauschCon.de Seite mit drin, sodass also das natürlich auch nochmal zusätzlich die Leute dazu bringt, zu sagen, bei dem Programm gehe ich hin oder nicht, wobei es, glaube ich, schon recht vielseitig und interessant ist, sodass also da schon noch Anmeldungen zu erwarten sind. Und auch bei dem Spendenthema, da hatte ich gestern nochmal angeregt, sich die Seite für dieses Bundesbarcamp anzuschauen, weil da eben ein bisschen konkreter einfach so Beispiele genannt sind, was man denn bezahlen kann. Und ich habe jetzt schon von vielen gehört vom Bundesbarcamp, die eben Geld überwiesen haben. Und auf dem Wege scheint das eben sehr gut zu funktionieren mit Spenden. Und ich denke, da kann man auch von lernen, weil man ja zum Glück noch zumindest knappe anderthalb Wochen Zeit hat bis zur FlauschCon. Okay, noch eine Frage. Also habe ich jetzt richtig verstanden, 1200 Euro an Spenden sind eingegangen? Nein, 211 Euro. Gut, das ist nämlich der Betrag, den ich verstanden habe. Im Protokoll stehen nämlich 1200. Dann habe ich eine weitere Frage. Wie viele Teilnehmer haben sich bereits angemeldet und mit wie vielen ist eventuell noch zu rechnen und wie viel ist denn Maximalkapazität? Also Maximalkapazität ist ca. 250. Wobei die Zahl der Helfer, die sich bisher eingetragen haben, bei etwa 30 liegt, die also das Ganze mit entsprechend durchführen und vorbereiten. Dementsprechend bleiben ungefähr 220 Plätze für Piraten, die von außen kommen. Und bisher ist meines Wissens nach der Anmeldestand so um die 60, sodass also inklusive Helfer es eben irgendwo so knappe 100 sind. Und wenn noch welche dazukommen, werden es dann halt in der Größenordnung, denke ich mal, zwischen 100 und 200 Teilnehmer werden. Okay, also wenn es ganz voll wird, Betrag von 10 Euro pro Person. Wenn es halb voll wird, 20. Und bei der aktuellen wären es etwa 30 Euro. Person, die ihr noch aufbringen müsstet. Ja, das ist schon ordentlich. Das ist natürlich die Frage, eine Bürgschaft ist ja immer ganz gut, aber wenn schon im Vorhinein das Risiko so groß ist, dass das nicht wirklich gedeckt sein könnte, dann ist es ja eher schon fast eine Schenkung. Dann müssen wir uns darüber eigentlich unterhalten. Unsere Torte ist auch gerade nochmal kurz reingekommen. Hallo zusammen, hört ihr mich? Ja. Gut, okay. Wir haben diesen Antrag gestellt, damit die FlauschCon überhaupt finanziert werden kann. Also Raummiete, Anfahrtskosten für manche der Sprecher und andere anfallende Kosten. Ich kann gerne noch gucken, dass der René, der Hick Tyson, der die ganzen Finanzen macht, ich bin eigentlich nur für den Inhalt zuständig, dass er nochmal reinkommt. Der ist auch im Mumble. Soll ich den mal holen? Ich bin hier. Ah, du bist da, super. Könntest du noch was zu den Finanzen sagen, warum wir jetzt so viel Geld beantragt haben? Ich weiß nicht, wie viel hatten wir denn jetzt beantragt? Unsere Zahl war ja wirklich öfters mal am Schwanken. Ihr habt hier in dem Antrag 2500 Euro beantragt und nach unserem Wissensstand habt ihr bereits Spenden von 211 Euro, also knappe 2300 Euro müsste der Landesvorstand jetzt in Bürgschaft gehen. Ja, und da würde ich gerne wissen, wie ihr die einnehmen wollt. Einnehmen wollen wir, ich glaube über einen Mitgliedbeitrag. Mitgliedsbeitrag? Nein, nicht Mitglieds, wie heißt das? Eintritt, oder? Genau. Wir wollten weiter Spenden sammeln. Genau, wir wollen selber auf der Veranstaltung noch Spenden sammeln für die ganze Sache und zur Not halt gucken und ja. Okay, weil wenn, also momentan habe ich jetzt gerade gehört, ihr habt 60 Personen, die angemeldet sind. Das würde bedeuten, jeder müsste etwa 30 Euro spenden. Was, ich weiß ja nicht, was für eine finanzkräftige Klientel bei euch kommt, aber normalerweise ist das schon ein größeres Sümmchen für viele Piraten. Kurze Frage, habt ihr da Verpflegung mit drin? Die Verpflegung ist mit drin. Da, weißt du was zu der den Kosten wegen der Verpflegung? Das ist Bali. Das ist Bali, gut. Wird das, das wird doch eigentlich separat bezahlt, denke ich, dass jeder sozusagen dem Catering quasi pro Essen normal Geld bezahlt. Das ist ja nicht inklusive, soweit ich weiß. Genau. Okay, dann sind also die 30 Euro ein bisschen abhängig, ne? Wie gesagt, ich versuche selber auch nochmal einen Sponsor anzusprechen, beziehungsweise habe ich schon getan, erfahre da morgen genaueres auch zu. Aber wir sollten wirklich gucken, dass wir wenigstens das Budget auch haben, um die Veranstaltung zu finanzieren. Also, okay, für mich sieht das jetzt im Moment, auch wenn das ein bisschen doof klingt, aber fast aus wie bei der GEMA-Veranstaltung in Gelsenkirchen. Also das Konzept gibt mir momentan noch nicht so viel her, als dass man sagen könnte, das Ding steht auf guten Füßen. Und die Finanzierungslücke anbetracht der Tatsache, wann das Ding stattfinden soll, finde ich schon recht bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ganz so dramatisch sehe ich das nicht. Also ich sehe hier durchaus ein vernünftiges Konzept bei der ganzen Veranstaltung. Eine Bürgschaft heißt ja auch nicht, dass die Fälligkeit unbedingt jetzt nun da sein muss an dem Tag der Veranstaltung. Also klar, wir würden dann wahrscheinlich die Kosten erstmal übernehmen. Aber dann die Frage an euch, sollten eure Einnahmen das jetzt nicht decken? Und 2500 Euro also nicht erreicht werden. Inwieweit wäre eine Nachfinanzierung möglich? Habt ihr euch damals zu Gedanken gemacht, wie ihr im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen Geld kommen könnt? Also ich, bisher haben wir dann reguläre Dinge, also über Spenden nachgedacht, dass wir sagen würden, hey, wir haben nicht genug eingenommen, achten wir bitte darauf, dass der LV da nicht unbedingt mit der Bürgschaft reingehen muss. Leute, spendet bitte. Okay, finde ich in Ordnung. Dann habe ich noch eine Frage. Oh, Entschuldigung, ja, dann Chrissy zuerst mal. Also wir können ja vielleicht sagen, dass wir die Bürgschaft insofern vielleicht mindern, indem wir ein bisschen dazu schießen. Also dass wir halt nicht komplett die 2300 Euro die Bürgschaft sind, aber dass halt, ich weiß nicht, wir das zumindest auf, dass wir 300 dazugeben und dann müssen halt aber die 2000 zurückgezahlt werden. Also ich finde halt schon, dass es eine Veranstaltung ist, die dem ganzen Landesverband dient und dass es auch ist, was, also ich finde es halt gut und ich finde das Konzept auch gut, aber ich denke halt, dass es super schwer sein wird, dass die Bürgschaft zurückbezahlt wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, wer im Nachhinein noch irgendwie Spenden zahlt und von daher müssen wir denen entweder entgegenkommen oder ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe dann noch eine Frage, und zwar, wie habt ihr das bisher gestemmt mit der Finanzierung? Ist irgendjemand von euch oder sind mehrere Personen in Vorkasse gegangen, um das die 2500 Euro aufzubringen? René, du warst, glaube ich, da mehr dazu. Ja, nein, ich würde halt den Teppich übernehmen, also den kompletten Teppich dann von den Kosten, die ja da nicht drauf sind auf dem Konzept. Das sind knapp 1000 Euro, also 980 Euro, die würde ich halt dazu schießen. Und ansonsten für Deko-Veranstaltungstechnik bezahlen wir derzeit nichts. Es ist hauptsächlich Anfahrtskosten und Raummiete, ne? Okay. Darum also, wir bezahlen nichts für Veranstaltungstechnik, nichts für Deko. Das haben wir schon soweit geklärt bekommen. Und wir sparen jetzt auch bei den Deko-Kosten in sehr, sehr viel Geld, aber auch bei der Veranstaltungstechnik sehr viel Geld. Also ich weiß, wie viel Mühe da schon reingesteckt worden ist. Deswegen will ich das an der Finanzierung jetzt auch nicht scheitern lassen. Ich würde halt nur gerne halt sehen, dass das auch wenn jetzt die Deckung zum Termin nicht voll gedeckt ist, dann halt noch mal ein Versuch unternommen wird, eine Nachfinanzierung hinzubekommen. Also ein Teil, würde ich auch sagen, kann der Vorstand oder der Landesverband immer noch decken, weil das ja auch, ich denke mal, auch überregional eine Bedeutung hat und auch für die Bundespartei und ich denke auch eine politische Beachtung in der Presse finden wird. Und insofern denke ich mal, sollte man dieses Projekt nicht wegen der Finanzen scheitern lassen. Eventuell könnten wir uns zusammentun, indem wir von der Flauschkon nochmal anfangen, eine große Spendenaufruf zu machen und ihr vom Vorstand da vielleicht einfach durch Retweeten und darüber reden ein bisschen Backup gibt. Wäre das vielleicht gut möglich? Das tun wir bestimmt auf jeden Fall sehr gerne. Können wir denn jetzt auch irgendwie live schon mal noch einen neuen Beschluss fassen, dass wir so Summe X irgendwie fest beisteuern zu der Veranstaltung? Was ich auch gerne noch wissen möchte, wann die Bürgschaft fällig ist. Also ob die Last dann am Tag der Flauschkon auf uns übergeht oder ob wir da ein Zeitfenster machen können, sagen wir mal 2 Monate danach, sodass ihr selber dann auch noch die Möglichkeit habt, Spenden einzunehmen. René? Ja, wie gesagt, ich brauche kein Geld. Das Einzige, was halt ist, sind einmal die Personalkosten für die Dekotante. Die kann zur Not ich auch übernehmen, falls es sein muss. Wird mir natürlich nicht so gut gefallen. Und die Mietkosten für den LKW, den wir in Hamburg abholen, Bielefeld wieder abgeben, Bielefeld am Montag wiederholen und am Mittwoch und dann danach wieder in Hamburg abgeben. Es geht um den Zeitpunkt, wann diese Dinge bezahlt werden müssen. Die müssen also innerhalb von 2 Wochen, wie eine normale Rechnung auch. Okay, 14 Tage Zahlungsfrist. Genau. Ja gut, lieber Vorstand, wie machen wir das denn jetzt? Habt ihr irgendeine Idee? Also ich würde vorschlagen, wir schießen da 500 Euro zu und machen eine Bürgschaft über 2000 Euro. Dem würde ich mich anschließen. Tito, bin ich auch eine gute Sache. Ja, finde ich auch sehr gut. Formuliert das jemand kurz? Wir müssen einen eigenen Ansatz machen. Der LKW, was kostet der? Hin und zurück knapp 300 Euro. Ist ein 40-Tonner. Okay, damit kann ich nicht dienen. Alles klar. Wäre dem Flauschkon-Team damit denn schon mal geholfen, ein Stück? Ja, sehr. Das ist großartig. Ganz, ganz großartig. Ich bedanke mich bei euch. Also im Namen der gesamten Flauschkon-Orga, vielen Dank. Okay, wann lassen wir die Bürgschaft dann greifen? 2 Wochen danach? Oder wie wollen wir das handhaben? 2 Wochen danach finde ich gut. Das müsste passen. Ja, finde ich auch. Ich denke auch, viel länger macht keinen Sinn, weil dann sind die Eindrücke noch frisch und ich denke, viele werden wahrscheinlich auch im Stream das mitverfolgen und vielleicht wird der eine oder andere sich dann auch dazu bewinden, ein bisschen was abzudrücken. Nur mal eine Anmerkung, denkt aber bitte dran, dass ihr uns oft genug anpiekst, weil wir es mit Sicherheit vergessen werden. Machen wir. Ja, das werden wir machen. Also am 24. tritt, falls wir sie brauchen, die Bürgschaftenkraft. Ja. Okay. Also ich gehe derzeit nicht davon aus, dass wir sie benötigen werden. Wie machen wir jetzt den Antrag? Ja, der Antrag ist, glaube ich, unten in der Anmerkung schon formuliert. Ach, ne? Reicht das? Reicht das oder müssen wir die Nummer formell als neuen, als eigenen Antrag stellen? Ja, können wir auch machen. Wer macht das? Claudia, machst du das? Bin schon am Tippen. Ach, du machst Also lehnt ihr den Antrag jetzt ab und es gibt einen neuen Antrag. Ja, das wäre der formale Prozess, ja. Daniel, wo tippst du denn? Ich tippe das gerade kurz in einem Word vor. Und ihr so? Ach ja, mein Tee ist noch ein bisschen zu heiß, aber sonst. Ja, ich habe jetzt mal einfach, ja, unprofessionell ins Pad gekippt. Könnt ihr auch mal drüber gucken. Ja, super. Vorschlag, du machst das so perfekt, machst du nächstes Mal Versammlungsleitung und Protokollant in Personalunion. Und Protokollant? Kannst du wenigstens mal versuchen. Ach, darfst du aber saufen? Solange du deinen Namen noch schreiben kannst am Ende, um dafür und dagegen zu stimmen, dazu alles. Okay, ich muss mal kurz weg. Nein, dann, ja, nehmen wir erstmal kurz den Antrag von formell von Elle durch. Der ist schon, Antragstattung ist, okay, das ist formal vorgesehen. Das müssen wir schon noch beschließen. Entschuldigung, also, war ich zu schnell. Wer ist für diesen Antrag von L? Wer ist gegen diesen Antrag? Ja, wer enthält sich? Mach mal einfacher. Okay, daraus deutlich mal, der ist einstimmig abgelehnt. Ja. Dann gehen wir jetzt zu dem fluffigen grünen Antrag von mir. Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Daraus deutlich ebenfalls, dass dieser einstimmig angenommen ist. Und wir gehen über zum nächsten Antrag, der ebenfalls ein Finanzantrag ist. Antrag auf dezentrale Lagerung eines Pavillons im Kreis Lippe. Antragsteller Detlef Schmidt im Auftrag, jetzt muss ich echt überlegen, mein Kopf ist schon ein bisschen durchgebrannt heute, des Vorstandes des KV Lippe. Antragstext. Der Landesvorstand möge beschließen, einen Pavillon des Landesverbandes dezentral im Kreis Lippe zu lagern. Beschreibung. Dieser Pavillon würde die Piraten im Kreis Lippe und gegebenenfalls angrenzenden Kreise für Infostände zur Verfügung stehen. Lagermöglichkeiten sind in Lemgo vorhanden. Ich finde das sehr lustig, dass dezentral im Kreis Lippe gelagert werden soll. Also da naja, sagen wir mal so, den können wir nur ablehnen. Das sind Wanderpavillons. Wir delegieren keine Pavillons in bestimmte Kreise. Wenn sie einen haben möchten, sie können sich einen abholen, können die nutzen und der Nächste holt ihn sich wieder bei ihnen ab. Der nächstgelegene Pavillon für Lippe ist übrigens in Soest. Gibt es keine in OWL sonst? Wie viel haben wir denn in OWL? Weiß das einer? Das könnte der Toso jetzt sagen, aber ich weiß zum Beispiel, heute hat Bielefeld mich angeschrieben, die wollen einen kaufen. Also da oben sind auch Aktivitäten, aber da müsste auch noch einer so sein. Ich weiß nicht, Toso, hast du dir jetzt gerade da die Zahlen? Ich habe gerade die Datei aufgemacht, bitte ein paar Sekunden. Also Soest ist einer, Bielefeld ist damals keiner hingegangen und weiter rüber ist dann schon das nächste wieder Paderborn, dann Lippe selber, ja, Steinfurt ist auch ein ganz Stück weit weg, Borken-Coesfeld. Also wir müssten schon ein bisschen fahren. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie groß das Budget des Kreisverbandes da ist oder des Kreises überhaupt. Ist ja egal, ob Kreisverband oder nicht. Die Dinger kosten mit allem drum und dran knapp 300 Euro. Wenn sie unbedingt einen haben wollen, ist das durchaus realisierbar. Vorsichtig ausgedrückt. Also Paderborn gehört auf jeden Fall zu OWL und bei den OWL-Versammlungen ist Paderborn immer mit dabei. Das ist durchaus die nächste Position dann. Ja, aber es ist trotzdem schon recht wenig Verteilung da. Wie viel haben wir insgesamt, Toso? Ich meine 34 übers Land verteilt. Das ist schon immer mit ein bisschen Fahrerei verbunden, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir teilen uns auch mit drei Kreisen ein, aber die Wegstrecken sind bei uns natürlich nicht ganz so dramatisch wie dort. Also ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wir den dort lagern als Landespavillon, sodass wir halt in OWL wenigstens zwei haben oder drei. Und halt das überhaupt nicht für verkehrt im Gegensatz. Also das Budget knapp über 1000 Euro. Ja, also da, wenn man sich jetzt für eine Eigenverwaltung entschieden hat, dann... Also wie gesagt, wir haben ja mit dem Lieferanten, der die Pavillons zurzeit liefert, die mündliche Absprache, dass wir immer die Rabattstaffel kriegen, wie wenn wir 20 bestellen würden, auch wenn wir nur einen bestellen und es fallen auch keine Versandkosten an und ich meine, es sind 286,73 Euro oder sowas inklusive einseitigem schwarzem Aufdruck. Also ich würde dem Antrag stattgeben. Also es bleibt ja ein Landespavillon und es heißt ja auch nur, dass er da halt auch gelagert werden kann, aber dass er halt dem ganzen OWL-Bereich zur Verfügung steht und da dort nicht so viele in der Umgebung sind, die auch wirklich zeitnah zu erreichen sind, würde ich dem Antrag eigentlich gerne stattgeben. Woher kommt dieser der Pavillon? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir im Ruhrgebiet nicht da mal was zusammenziehen. Also irgendwo muss es ja dann ein Ballungszentrum geben von Pavillons, wenn es 34 insgesamt gibt. Ich bin auch dafür, dem zuzustimmen. Allerdings ist das kein Finanzantrag, das müssen wir ändern, sonstiger Antrag. Das ist richtig. Also ich stimme dir nur zu, wenn klar ist, dass das Ding nicht KV Lippe ist und auch herausgegeben werden muss. Ja, ja, ich genau. Ich stimme generell also nicht so. Zu. Also ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass das diese Wanderpavillons ja auch wandern sollen und nicht, dass wir jetzt ständig Anträge bekommen, dass irgendwer diesen Pavillon einlagern möchte, damit er schneller darauf zugreifen kann beispielsweise. Genau deswegen würde ich ihn auch ablehnen, weil ich möchte nicht entscheiden, dass der Landesverbandsmaterial gerade mal woanders gelagert wird im Landesverband. Solange das nicht den Landesverband verlässt, ist das alles in Ordnung und kann so gemacht werden. Da möchte ich nicht drüber beschließen. Das ist ein Fass ohne Boden. Richtig, das können die eigentlich schön selber regeln. Miteinander die Leute anrufen, fragen, wer hat den gerade, wer holt ihn ab, wer bringt den, wie dem auch sei. Okay, da habt ihr recht. Zur Info, also die geografische Konzentration, wenn man von 34 Pavillon auf 53 Kreise, kreisfreie Städte und der Städteregion Aachen sprechen will, ist schon Richtung Rheinschiene. Da wäre es halt fast aufwendiger, das Ding zu transportieren, als einen neuen zu bestellen, vorsichtig gesagt. Okay. Also im Antrag steht ja drin, für die umliegenden Kreise mit und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Kreis Lippe, Detmold ist 30 Kilometer nach Paderborn, also das ist jetzt auch nicht wirklich so weit. Dann stelle ich einfach die Frage, schaffen wir einen 35. Pavillon an? Also wenn unsere Finanzlage das mitmacht, dass wir nochmal sowas anschaffen, dann wäre ich auf jeden Fall dafür. Ja. Allein schon deswegen, weil wir auch wieder auf Wahlkämpfe zugehen und Lippe ist ja auch nicht weit weg von Niedersachsen. Vielleicht wandern dann auch einige dann nach Niedersachsen, um dort den Landtagswahlkampf zu unterstützen. Sollen wir dann nicht nochmal, wenn wir jetzt sagen, wir bestellen noch einen dazu, nochmal so eine Großbestellung irgendwie anberaumen, weil ich ja auch schon mal so eine Anfrage hatte, dass die Leute einen kleinen Infostand haben wollten oder dass halt, also dass wir halt nochmal sagen, wer mitbestellen möchte, der kann. Auf 53 oder was? Hä? Nein, brauchst du ja im Prinzip nicht, Chrissy, weil der Toso hat ja gesagt, wir kriegen die Rabattstaffel für 20. Also selbst wenn wir immer nach und nach einen bestellen, wir verlieren nichts dadurch. Also das heißt, ich werde jetzt auch mit Bielefeld in Kontakt treten, werde sagen, so und so teuer ist der, wenn ihr den haben möchtet, ja, bestellen wir dann gleich zwei, einer für den KV Bielefeld, die bezahlen ihr selber und einen vom Landesverband. Und wenn wir dann in das zwei Wochen sagen, wir brauchen noch einen, dann haben wir kein Geld verschenkt, weil immer noch der gleiche Preis, der günstiger ist. Das ist doch gut, verstehe ich, danke. Tja, dann würde ich vielleicht den Vorschlag von Carsten gerne aufgreifen und daraus einen Antrag machen. Weil es wäre schon schön, wenn wir da auch in den zerstreuten Gebieten auch ein bisschen mehr Präsenz zeigen könnten. Das würde ich auch befürworten. Da bin ich auch dafür. Da wäre ich sehr dafür, gerade weil ich aus dem Kreis Soest komme und alleine das ist schon schwierig, da von Stadt zu Stadt immer zu gehen mit dem Pavillon. Aber auch nur, weil die Gewichte einzeln 25 Kilo wiegen, oder? Naja, bis jetzt hatte ich ein relativ kleines Auto. Ich konnte immer nur alleine fahren, wenn ich den Pavillon transportiert habe. Kenn ich. Ich auch. Und der Kreis Soest ist mal eben doppelt so groß wie Berlin. Okay, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir erstmal einen Plan machen, wo jetzt noch Pavillons hin sollten und dann eine Bestellung machen? Oder wollen wir jetzt für diesen Einzelfall einen Auftrag rausgeben? Ich würde den Einzelfall jetzt nehmen. Und würde den bestellen. Ja. Weil, wie gesagt, wir verlieren nichts. Richtig. Das müssen wir jetzt aber auch nicht gesondert beschließen. Das können wir einfach so machen, ne? Ja, wenn wir diesem Antrag jetzt hier zustimmen, da in dem Antrag steht ja nicht drin, wo der herkommen soll. Heißt, wenn wir den bestellen und also wenn wir diesem Antrag jetzt zustimmen und einen neuen Pavillon bestellen und den an den KV Lippe verbringen, dann ist das Ding doch erfüllt, oder? Nein. Ablehnen. Diesen Antrag ablehnen, so wie er da steht. Es sind Wanderpavillons und wir bestellen einen 35. Wanderpavillon, der in Lippe für OWL gelagert wird. Also ich bin nur zur Erklärung, ich habe mit Toso ja diese Geschichte noch auf Inventarisierung. Ihr Vorstände seht diesen Punkt schon. Es wird demnächst ganz transparent zu sehen sein für jeden Einzelnen, wo sich gerade welches Material befindet und kann darüber auch angefordert werden. Das heißt, wenn der in Lippe liegt, die umliegende Stadt sieht das, dass der in Lippe ist, dann gibt es ein Knöpfchen, da drückt man drauf und dann wird der bei demjenigen, der den gerade hat, angefordert und dann wird die Kommunikation angestoßen. Also das kommt jetzt auch noch. Aber die Anschaffung, die brauchen wir jetzt nicht extra beschließen, das können wir einfach machen, oder? Na, das müssen wir schon beschließen. Okay, wir tippen den. Okay, dann tippe ich stimmt den wieder. Ihr, brauchst du nicht, stimmt ihr ab und ich ändere das nachher. Ihr müsst sowieso den Antrag jetzt, glaube ich, erst ablehnen, ne? Ja. Gut, dann stimmen wir über diesen Antrag einfach mal ab. Wer ist für diesen Antrag? Ich. Ich auch. Also für den, der jetzt so, wie er gestellt ist, ne? Ja. Wer war das zweite Ich? Der Fitz Ich. Diskussion. Oh ja, machen wir gleich. wer ist gegen diesen Antrag? Ich. Jörg, habe ich nicht gehört? Ja, du hast nicht gehört. Obwohl ich enthalte mich lieber. Wer enthält sich? Die Chrissy. Okay, aber der Rest war dagegen einfach, um das jetzt einfach zu machen. Damit stelle ich fest, dass dieser Antrag in der Form abgelehnt wurde. Rein formell, weil Claudia es nachtragen würde, formuliere ich jetzt mal aus dem Äther heraus den Antrag. Der Vorstand möge beschließen, einen 35. Pavillon für den Landesverband als Wanderpavillon anzuschaffen und den erstmal nach Lippe zu schicken. Also es war jetzt nicht schön, aber wir wissen, worum es geht. Und bittet die Lipper Piraten, eine Lieferadresse zu nennen und einen Verantwortlichen, der quasi das Ding dann auch in Obhut hat, in dem man ansprechen kann. Sollst du doch schriftlich festhalten jetzt oder packst du das, Claudia? Das geht schon. Ganz wichtig, der Ansprechpartner muss auch damit leben, dass seine Kontaktdaten rausgegeben werden, also an andere Piraten. Oh ja, gute Anmerkung. Okay, dann stimmen wir einfach mal über diesen virtuellen Antrag ab. Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Damit stelle ich fest, der rein fiktiv virtuelle Antrag ist angenommen und wir werden einen 35. Pavillon für den Bereich OBR anschaffen. Der Till hat mich gerade auf Twitter kurz mal darauf hingewiesen, wir sollten vielleicht mal kurz klären, wie Dollar Stammtisch denn selbst einen Pavillon bestellen kann. Wäre das nicht einfach ein VKV-Antrag? Ich denke auch, das ist einfach ein Finanzantrag. Aber wo geht dann die Bestellung hin? Oder ist das direkt dann eine Beauftragung an Carsten, das Ding zu bestellen, was Teil des VKV-Antrags ist? Also dann ist halt die Frage, wo kommt das Geld her? Wenn das aus dem VKV ist, ist es ein Antrag an den Vorstand. Wenn es eine Spende ist, geht es direkt an Carsten. Und Ja, Spenden zu mir, alle. Ach nee, warte mal, auch dann müssen wir darüber beschließen, weil eine Spende nicht automatisch ein Auftrag ist. Nein, bitte keine VKV-Budgets. Diese Anträge gehen direkt an den Landesverband, weil das sind Wanderpavillons des Landesverbandes und die wandern ja nicht im VKV lustig durch die Gegend. Nein, es kann ja sein, dass jemand einen eigenen für sich nur haben will und den nicht teilen möchte. Der KV Dortmund entschließt sich jetzt, einen eigenen Pavillon anzuschaffen, aus dem eigenen VKV-Budget. Den dritten. Ja, war nur ein Beispiel. Ja, das haben wir gerade in Bielefeld, das hatte ich eben gesagt. Der KV Bielefeld hat sich entschlossen, einen solchen Pavillon anzuschaffen. Die wenden sich dann trotzdem an mich wahrscheinlich und dann wird bei uns die Bestellung ausgelöst. Wir nehmen Kontakt mit dem Lieferanten auf und schicken das dann, wie jetzt in Lippe, auch direkt mit Rechnung KV Bielefeld an den dann Zuständigen, der sich da meldet. So, und wenn die das aus dem VKV-Budget bezahlen wollen, müssten sie dann den VKV-Antrag dazu stellen. Genau. Und ausgewachsene KVs können das halt selber machen. Genau. Und wenn die das über Spenden machen, dann ist auch ein Vorstandsbeschluss notwendig, weil erstmal die Spende für die Partei ist und dann müssen wir das freigeben. Wobei ich glaube, wir haben keinen Fall im Moment, wo ein VKV oder ein Stammtisch einen eigenen Pavillon hat. Soweit ich erinnern kann. Ich glaube, Remscheid hatten wir im Februar oder März so etwas bewilligt. Auch mit Teilspende. Das ist doch schon so lange her. Tja. Also sagen wir mal so, es ist nicht der Regelfall. Wer ist denn hier grün und klopft sich gerade mit mir? Ja, ich. Ja, das ist aber der zweite Antrag. Guck mal oben drüber. Oh. Danke. Nee, das war cool, Mulli. Das könnte ein Witz sein. Was ist grün und klopft sich mit Fitz? Habe ich da irgendwie gerade vage Kritik an meinem Protokoll gehört? Bist du auch grün? Noch nicht, könnte kommen. Nee, dann nein. Okay, sind denn die Fragen jetzt zu der Stammtischanschaffung persönlicher, privater Zwecke, was auch immer, von Pavillons soweit alles geklärt? Die Frage ist, kriegen die Mitglieder das jetzt überhaupt mit? Ich werde das einfach mal in die nächste Regio-Mammel packen, dann werde ich den Leuten auch sagen, wie das funktioniert. Das können wir auch auf den Vorstandsblock packen, ne? Können wir auch machen, ja. Okay, ich deute die kurzen 5 Sekunden Schweigen mal so an, dass wir jetzt einfach zum nächsten Antrag übergehen. Ein weiterer Finanzantrag. Finanzantrag Filmprojekt Blut muss fließen. Vom Toso. Ist das ein Umlaufbeschluss? Ist noch Umlauf nicht beschlossen, weil Jörg. Mein Telefon klingt gerade. Musst du abgestimmt haben. Okay. Ja, Jörg hat hier noch nicht abgestimmt und deswegen ist er nicht per Umlauf beschlossen worden. Ja, Jörg entscheidet diesen Umlaufbeschluss. Ich würde vorschlagen, der Toso liest ihn einfach vor und erklärt ihn. Seid ihr einverstanden? Ja, klar. Dann los. Augenblick, musst du ihn erstmal finden. Reconnect und so, ihr kennt das. Zeile 313 beginnt der Antrag. Du kannst ihn nicht auswendig? Abgelehnt. Genau. Die Piraten in Dortmund beteiligen sich traditionell an allen gesetzlichen und demokratisch legitimierten Gegenmaßnahmen zur Nazi-Demo zum 1. September, steht da leider nicht, habe ich irgendwie verbummelt, ja. Dieses Jahr wollen wir noch eine Schippe drauflegen und den Film Blut muss fließen, den Link kann jeder selber finden, am 31.8. vorführen. Wir planen zum einen am Vormittag den Film in einer Schule, das stimmt schon nicht, wir bringen den in 3 Schulen, mit einschließender Diskussion zu bringen, unter anderem auch mit dem Ersteller dieses Films übrigens. Danach wird der Film am späten Nachmittag im Kino im Depot ebenfalls mit Diskussionsrunde gezeigt. Dazu kommt noch am frühen Abend um 19 Uhr wird der Film dann insgesamt ein viertes Mal gezeigt in der Kaktusfarm, jedes Mal mit Diskussionsrunde verschiedene Parteimitglieder eingeladen, auch von anderen Parteien und jedes Mal mit dem Menschen, mit dem Peter Ohrendorf von Faktum, der den Film mit erstellt hat. Da der Nazi-Aufmarsch und die demokratischen Gegenaktionen landesweit ausstrahlen, beantrage ich hiermit, dass sich der Landesverband mit mindestens 750 Euro an den Kosten von ca. 1500 Euro beteiligt. Erklärung dazu, der Film Blut muss fließen ist eine Dokumentation über die Rechtsrock-Szene. Die Dokumentation ist über mehrere Jahre gedreht worden. Und zeigt an vielen Stellen die Untätigkeit unseres Verfassungs- und Polizeiapparates unter anderem, zeigt aber auch, wie die Rechten auf Seelenfang gehen oder Menschenfänger. Das war, glaube ich, das Wort, was jemand mal in der Aufstellungsversammlung benutzt hat. Ne? Ist schon sehr bitter. Das Ding ist bei Stern TV vor ein paar Wochen besprochen worden und auch jetzt zuletzt nochmal bei den Ruhrbaronen besprochen worden. Das Ganze ist halt so ein bisschen mal was, wo man zeigen kann, man muss sich nicht nur auf die Straße vor die Nazis da setzen und eine riesen Konfrontation mit der Polizei suchen. Man kann da auch kreativer rangehen. Und das ist halt unser Beitrag dazu. Ja, wie du vielleicht gerade im Pad noch mitbekommen hast, bevor es gelöscht worden ist, ist der Antrag sehr unentschieden gewesen. Also es gab 4, die dafür und 4, die dagegen gestimmt haben. Ich selber habe dagegen gestimmt und ich würde das kurz gerne erklären, warum ich dagegen gestimmt habe. Also prinzipiell bin ich total dafür und ich begrüße das aufs Schärfste, dass ihr das macht. Also finde ich ganz klasse Sache. Ich selber habe auch schon Veranstaltungen zur Aufklärung und gegen Nazis und so weiter gemacht. Allerdings sehe ich das Problem darin, und deswegen habe ich gegen diesen Antrag gestimmt, dass die Ausstrahlung für die Landesebene halt für mich nicht primär da steht, wenn das in 3 Schulen stattfindet und in einem Kino. Das sind halt für mich halt nur ganz lokale Grenzen, wo ich halt nicht sehe, dass das eine große Streuwirkung hat in das Land hinein. Aus diesem Grund würde ich diesen Antrag ablehnen. Allerdings möchte ich auch vorschlagen, dass wir ein Budget aufmachen, und zwar als Landespartei, für Aktionen, die halt für Demokratie, Toleranz gegen Extremismus und so weiter sind. Und daraus könnte man das dann auch wieder bestreiten. Ob das dann eine Deckungshöhe von 750 Euro ist, müsste man dann überlegen. Aber weil ich sehe halt eine Förderung von einem einzelnen Event in einem einzelnen, sehr lokal bezogenen Gebiet halt als problematisch an, weil halt auch die rechten Aktionen ja nicht nur auf Dortmund beschränkt sind. Klar, in Dortmund ist es sehr viel Nationalautonome, aber wir haben halt auch ein nationalautonomes Problem in Aachen, Düren, Mettmann, Leverkusen, Köln, Essen, Duisburg und Wuppertal und wo nicht überall alles. Und deswegen würde ich lieber ein Komplettbudget aufmachen. Entschuldigung. Durch das dann gedeckt werden könnte. Genau, aber ich muss ja inzwischen wieder. Ich bin inzwischen wieder da. Aber kann Alex ich jetzt wieder auflegen? Ja. Aber Alex hat ja, glaube ich, das Wesentliche gesagt. Ja, und zur allgemeinen Anmerkung, aus dem Grund eben habe ich auch diesen Antrag abgelehnt. Nicht, um die Aktion jetzt irgendwie doof zu finden oder sowas, sondern einfach, weil das halt ein bisschen schwierig mit der landesbezogenen Streuwirkung ist. Ja, Carsten hatte da ein Gegenargument. Zum Thema landesbezogene Streuwirkung. Das Ding geht gerade vor das Bundesverfassungsgericht. Also ich würde inzwischen von einer bundesweiten Streuwirkung reden. Welches Ding geht vor das Verfassungsgericht? Die Demos hier sind verboten worden, die Nazi-Demos. Sowohl ein Rechtsrockkonzert am 31.08. abends, wo wir tagsüber die Aufklärung machen wollen dazu, wie auch am 1.09. Dagegen haben natürlich die Nazis Einspruch eingelegt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, das Oberverwaltungsgericht Münster, haben dem Einspruch nicht stattgegeben, sondern haben sich dem der Meinung des Polizeipräsidenten hier angeschlossen. Und dementsprechend geht das Eilverfahren jetzt wahrscheinlich direkt vor das Bundesverfassungsgericht, ob diese Demos hier stattfinden werden oder nicht. Also die Wirkung ist definitiv über Dortmund hinaus. Zum Beispiel findet ja jetzt dieses Antifa-Camp, was für Dortmund geplant war, findet jetzt in Mülheim statt und da wird auch durchaus eine Ausstrahlung ins komplette Land quasi unterstellt, dass die Leute so mobil sind. Wir rufen zum Beispiel bei dem mittleren Termin um 15 Uhr, den haben wir extra um 15 Uhr gelegt, weil wir danach um 17 Uhr, 17:30 komplett mit allen Menschen, die sich da treffen bei der Kinogeschichte, nach Lütgen Dortmund fahren, um gegen dieses Rechtsrockkonzert zu protestieren. Auch da gab es heute schon Aufrufe aus Essen zum Beispiel, da teilzunehmen, also bei der Anti-Geschichte, und sich uns da anzuschließen. Deshalb, also ich sehe da schon so, dass es da eine landesweite Ausstrahlung gibt. Ja, also ich kann nur das wiederholen, was auch Toso gesagt hat. Ich sehe da einfach eine landes- und bundesweite Wirkung drin. Der AStA Duisburg-Essen hat sich damit beschäftigt, auch mit dem Thema hier, was der Toso gerade erwähnt hat, mit dem Antifa-Barcamp, was ja von Dortmund verboten wurde, mit einem offenen Brief, der auch an uns geschickt wurde. Wir haben Riesenprobleme dort, die rotten sich da zusammen. Das ist eine der größten Konzentrationen. Ich halte es für fatal, wenn wir da jetzt sagen, nee, das machen wir nicht. Weil da guckt wirklich jeder hin und da ist ein ernstes Problem, meines Erachtens. Noch zur Ernsthaftigkeit hier. Wir haben in den letzten 10 Jahren hier 5 Morde von Rechtsradikalen an anderen Menschen. Das waren unter anderem 3 Polizisten, ein Imbissbudenbesitzer und ein Punk. Wir haben ja regelmäßig diese Hirschkuh-Überfälle, die Staatsanwaltschaft in Dortmund nicht aufklärt, die auch jedes Mal eine relativ hohe landesweite Außenwirkung haben, weil sich ja einfach nichts tut. Ja, das ist alles unbestritten. Aber die Aktion, die ihr selber macht, hat keine Ausstrahlung ins Land hinein. Das ist das die Sache. Also das Geld, was wir euch jetzt bewilligen könnten, die 750 Euro oder die 1500, die insgesamt aufgebracht werden, die sind ja wirklich für ganz lokale Events und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Landeswirkung hat. Also wenn es, wie gesagt, im Rahmen eines Gesamtbudgets für eine Kampagne gegen rechts, würde ich sagen, okay, machen wir, weil das ist ein Mosaikstein da drin. Aber als Einzelaktion muss ich selber als Landesvorstand reflektieren, hat das eine nachhaltige Wirkung für den Landesverband oder hat es das nicht? Und ich sehe das in dem Einzelfall jetzt hier halt leider nicht. Kleine Frage noch, gibt es denn da konkrete Planungen, was die mediale Begleitung der ganzen Geschichte betrifft, also eben über den Punkt hinaus, dass das eben an diesen Schulen da gezeigt wird und in diesem Kino gezeigt wird, dass man im Grunde genommen über den Weg noch eine stärkere Ausstrahlung bekommen kann, also eine mediale Wirkung dessen, dass die Piratenpartei in NRW da was veranstaltet? Also soweit ich weiß, sind die Einladungen hier sowohl an WDR wie auch an die landesweit tätigen Fernsehanstalten wie RTL und Sat1 raus. Die haben ja, also Sat1 hat ja hier in Dortmund auch ein Landesstudio. Wie da der Rücklauf ist, kann ich dir nicht sagen. Da hatte ich nicht so viel mit zu tun, müssten wir Dieter Klein mal fragen, McDavid fragen, wie es aussieht. Wir haben auf jeden Fall bei den Podiumsdiskussionen sowohl in der Schule wie auch hinterher im Kino und in der Kaktusfarm diverse Rückmeldungen von Parteien bekommen, die auf jeden Fall da noch mitmachen wollen. Akkreditierung von Presse werden wir im Vorhinein dazu nicht kriegen, denke ich. Da werden wir drauf abwarten müssen, wer kommt. Ich möchte mal noch zu bedenken geben, dass der KV Dortmund sich auch schon sehr engagiert hat, beispielsweise beim letzten Landesparteitag die Kinderbetreuung übernommen hat. Das ist auch eine Sache, die landesweit strahlt. Ja, aber das hat jetzt mit dem Thema eigentlich nicht viel zu tun. Klar, ich weiß, dass der KV Dortmund ein ganz toller Kreisverband ist und der wahnsinnig aktiv ist und auf den man echt stolz sein kann, aber das hat jetzt mit dem Thema jetzt hier nicht so viel zu tun. Einmal nur, weil wir davon jetzt kurz abkommen, könnten wir diese KV-Nummer aus der Sache rauslassen. Das interessiert in Dortmund keine Sau. Die Leute, die das hier so organisieren, die sind toll. Wie die organisiert sind, ist völlig zweit- und drittrangig. Ja, ja. Also, wie gesagt, mir geht es halt darum, ist eine Wirkung für das Land da oder ist sie nicht da? Und wenn sie nicht da ist, dann habe ich halt Probleme, da Geld freizumachen aus Landesmitteln. Ja. Also ich kann mit dem Peter Ohrendorf von Filmfaktum gerne sprechen. Also der Spaß ist deshalb relativ teuer, weil die halt nur einen eigenen Filmverleih haben, weil die keinen anderen Filmverleih gefunden haben bundesweit, der das Ganze übernimmt. Die sind noch mit 200.000 Euro in der Kreide, weil sie das ganze Projekt halt selbst finanziert haben. Wir hoffen dadurch denen auch so ein bisschen... Also wir haben ja deren Kosten akzeptiert, die sie haben. Wir hoffen, denen da halt auch ein bisschen was zurückzugeben, sodass es später mal günstiger wird für andere, die das auch machen. Das ist auch deren erklärtes Ziel. Ich kann das auch gerne landesweit organisieren. Es ist nur halt relativ teuer, leider noch. Okay, einfach jetzt mal eine Frage an den Vorstand, ein Meinungsbild. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Budget von 6.000 Euro für 12 Monate aufmachen für solche Aktionen, und daraus halt auch diese Aktion bestreiten würden, würdet ihr euch dem anschließen, ja oder nein? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, überwiegend positiv. Dann würde ich vorschlagen, dass wir so ein Budget jetzt aufmachen und dann aus diesem Budget die 750 Euro entnehmen. Hervorragende Idee. Formuliert jemand einen entsprechenden Antrag? Okay, wenn jemand die Formalien drumherum macht, dann versuche ich mich mal im Tippen. Okay, ich treffe mich ja eben... Ich habe dir gerade eine Vorlage unten reinkopiert. Bist ein Schatz. Morgen mit dem Peter Ohrendorf von Filmfaktum wollen wir da auch den Kontakt dann halten, weil der macht das also super gerne. Auch bei, wenn man den halt also für so einen Tag mietet, was ungefähr 1200 Euro kostet, mit allem drum und dran... da macht er auch 12 Termine am Tag. Der sagt auch durchaus, ich werfe den Film an Termin 1 an, fahr dann zu Termin 2, werf den da an, fahr zu 1 zurück, mach die Diskussion. Fahr zu drei, werf den Film an, fahr zu zwei zurück, mach die Diskussion. Habt ihr da Interesse, dann könnte ich das gerne weiterverfolgen oder auch vermitteln. Also ich würde das gut finden, dass wir einfach da auch den Kontakt halten und diese Möglichkeit da nutzen können. Also ich würde das gut finden, ja. Ja, das ist gerade wieder so still wird. Sag ich auch noch was dazu, ja, also Kontakt halten, klar, schalt nie, ist immer gut und so. Sondern setze ich ne, jede Woche 750 Euro für irgendwo in anderen Filmen sind, ja, aber das funktioniert natürlich wieder nicht auf Dauer. Aber prinzipiell natürlich immer. Damit wir aber auch mal weiter jetzt dann im oder gibt's da jetzt einen Redebedarf aktuell zu? Ich möchte mich dann nur herzlich bedanken. Okay, dann stimmen wir erstmal über den Antrag vom Toso ab. Ich würde gerne erstmal den anderen Antrag abstimmen. Okay, ja gut, okay. Hast du denn, ist er, ach, bist du dran. Den findet ihr in Zeile 357. Also ich lese ihn mal vor. Hiermit beantrage ich für den Landesverband ein Budget von 6.000 Euro für Aktionen im Rahmen einer Kampagne für Toleranz, Demokratie und gegen Extremismus, welches für 12 Monate gültig ist. Daraus sollen landesweit dementsprechende Aktionen finanziert werden, um die politische und gesellschaftliche Aufklärung voranzusorgen. Okay. Ja, dann stimmen wir das auch mal ab. Wer ist gegen diesen Antrag? Ich würde den ganz gerne positiv abstimmen, dafür abstimmen. Ist, glaube ich, ein sehr gutes Symbol. Deswegen frage ich ja, wer ist dagegen? Okay, nein. Wer enthält sich? Dann behaupte ich mal, dass wir diesen Antrag so einstimmig angenommen haben. Genau, das ist Carsten angefangen. Das wollte Carsten ja haben, dass jeder Ja sagt. Ja. Ach so, Entschuldigung, okay. Wer ist für diesen Antrag? Tut mir leid, das habe ich verpennt, ja. Einzelne Namen los. Einfach durch. Also ich bin auf jeden Fall dafür, das muss sein. Dafür. Ja, ich bin auch dafür. Ja, dafür. Ich finde das sehr gut. Ich auch. Ja, ich bin total dafür. Dafür. Ach, Jorgi, das war jetzt so emotionslos. Das üben wir nochmal. Das nicht. Okay. Flauschkorn auf Rezept. Wie bitte? Er bekommt wegen Emotionslosigkeit die Flauschkorn verschrieben. Ah ja. Wenn ich das richtig sehe, würdest du jetzt noch einen zweiten Antrag formulieren, um daraus Budget zu entnehmen, oder wie machen wir das? Nö, da würde ich jetzt in den oben in die Diskussion mit einfügen, in den Antrag, dass wir aus dem Budget das entnehmen. Ja gut, okay. Ja, dann können wir ja prinzipiell schon mal über den Antrag vom Toso dann abstimmen, in der geänderten Art und Weise, dass das Budget jetzt aus diesen beschlossenen 6.000 Euro entnommen wird. Da mache ich es jetzt auch mal so rum. Wer ist für diesen Antrag? Dafür. Dafür. Der ist zwar nicht geändert, aber dafür. Unbedingt dafür. Dafür? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe, glaube ich, nur 7 Stimmen gehört. Ach ja, meine eigene muss ich ja selber hören. Und Ralf ist nicht da. Dann behaupte ich mal, dass wir diesen Antrag auch einstimmig angenommen haben. So, jetzt habe ich eigentlich Applaus erwartet, aber gehen wir weiter. Wir haben alle applaudiert, aber haben nicht richtig das nicht an. Achso. Gehen wir zum nächsten Antrag. Beschluss über die Aufnahme neuer Mitglieder vom Jörgi. Das ist wie das letzte Mal. In dem Ticket findet ihr die Namen. Die stehen natürlich nicht im Protokoll. Ne? Ist ja klar. Beachtet aber diesmal, dass ich 2 Kommentare geschrieben habe. Bei Copy und Paste habe ich zum Anfang ein paar oben vergessen. Okay, ich muss mal eben durchgucken. Welche Zeile ist der? Der hatte doch eben noch eine Farbe. 3, 4, 2. Das war ich, weil ich den nach oben verschoben hatte. Also ich werde jetzt nicht alle durchgucken. Ich auch nicht. Das ist das Schöne das an KVs. Das ist grob fahrlässig. Ja, das ist das Schöne an KVs. Sie können das. Mist, ich habe die Nummer überschrieben, die Ticketnummer. Füg sie bitte nochmal ins Protokoll ein. Kacke. Der Carsten macht alles kaputt. Gut, dass die ich noch Ticketnummer 62769. Steht auch im Antragstext. Ihr macht mich wahnsinnig heute. Das ist unser Job. Also ich für meinen Teil habe, glaube ich, keinen komischen Namen gefunden. Allerdings kann ich mir auch Namen so gut merken. Ja, also kein Rechtsextremist, der mir bekannt ist, ist da drin. kleine Frage, was ist die 4-stellige Ziffer vorne? Das ist die ID in der Tabelle, in der die gerade drin sind. Ah, ich wollte schon sagen, das kann nicht die Mitgliedsnummer sein. Ist es auch nicht. Doch, Klaus, das ist ein Zeitsprung zurück. Boah. Das heißt, so viele Mitglieder sind schon durch diese Tabelle gewandert, seit ich die habe. Also, das ist, glaube ich, irgendwann nach Berlin passiert. Die bekommen einfach die Nummern der ausgetretenen Mitglieder. Ist ja wie bei Mobilfunkprovidern. Da werden dann die Nummern auch in 3 Monate auf Halt gelegt und dann werden sie neu vergeben. Ja, dann stimmen wir das mal ab. Teilweise können sich die 4 verbliebenen, das ist ja bla bla bla. Wer außer Chrissy, Fitz, Jörg und mir ist denn noch dafür? Und Alex und Klaus? Ich bin auch dafür. Okay, dann haben wir das auch einstimmig beschlossen. Dann haben wir auch die offiziellen Anträge soweit durch und kommen zu den Umlaufbeschlüssen der letzten Vorstandssitzung. Verlesen oder sowas brauchen wir die eigentlich nicht, die sind ja leider nur ans Protokoll eingetragen im Prinzip, ne? Richtig. Ich habe eine Frage dazu, da sind 2x7000 Exemplare. Aber da kommen danach wieder ein paar normale Anträge? Das ist eine Frage noch gewesen, die können wir vielleicht machen. Der hat auch 2x dieselbe Ticketnummer. Ich glaube, das ist nur eine Kopie, oder? Richtig, mein Fehler. Dann hat sich meine Frage erübrigt. Dann lösche ich den letzten. Zur Erklärung, deswegen schreibe ich die Ticketnummern damit zu, für den Fall, dass sowas mal passiert, kann passieren. Also die Kompasse müssten jetzt diese Woche, morgen, heute oder morgen, nee, morgen, heute nicht mehr, eintreffen. Ja, Jörg, warum hast du ja nie abgestimmt? Vielleicht sollten wir den letzten Umlaufbeschluss nochmal vorlesen. Ich wäre auch ganz schwer dafür. Der mit der 140 Euro, meint ihr? Ja, der Carsten. Der Carsten hatte... Nein, eigentlich hatte die Steffi die Idee. Also die Steffi muss das jetzt machen. Oh, ich muss das machen. Okay, dann lese ich vor. Moment. Hilfe, welche Zeile? 500. Meine Tastatur ist kaputt. Jetzt ist alles mini klein. Drücke Steuerung 0. Die Steuerung funktioniert bei dir nicht. Vielleicht die andere Steuerungstaste. Währenddessen macht die Chrissy Katzengeräusche. Mach ich gar nicht. Ich habe eben schon die nervigen Katzen gefüttert. Das ist jetzt gleich mein Lieblingsantrag für heute. Woran hakt's denn jetzt? Also ansonsten gibt's auch noch die Möglichkeit, im Pad selber die Schriftgröße zu verändern. Ach nee, Steffi, ich hab dir gerade was geschickt. Oder jemand anders liest? Ja. Soll ich lesen? Ja. Könnt ihr mich nicht hören? Nein. Nein. Jetzt also schon. Jetzt schon. Steffi, sag mal was. Ich wette, sie hat Push-to-Talk-Steuerungstaste. Das ist aber jetzt kompliziert. Wenn deine Lippen nicht rot leuchten. Jetzt? Ja. Okay. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Die Taste spinnt jetzt nicht wieder. Und wir beantragen, ich beantrage maximal 140 Euro für die Anmietung von 2 Drachenbooten und die Aussprache einer Einladung des Landesvorstands an die 20 MDLers der Piratenpartei zu einem Termin in Mülheim an der Ruhr sich einzufinden. Und im zweiten Boot möchten dann bitte interessierte Mitglieder und der Landesvorstand sitzen. Tja, warum tun wir das? Wir tun das, weil wir denken, dass die Fraktion eine Teambildungsmaßnahme braucht. Ja. Ich dachte, um den zu verklickern, dass jeder der MDLs, der was sagt, weswegen Leute austreten, den Mitgliedsbeitrag für die Legislaturperiode lang übernehmen muss von dem, der ausgetreten ist. Nein, nein, wir wollen surfen und wir brauchen noch Leute, die rudern. Im Grunde möchten wir doch nur, dass die Fraktion sich alle mal zusammen in ein Boot setzt, damit es vorwärts geht. Ja. Und gemeinsam absaufen, ne? Wir üben quasi Betriebssportmannschaft, aber der Kai ist da. Ja, ich hätte das Ganze gerne nochmal kurz wiederholt. Was wollt ihr machen? Schiffe versenken. Wir laden euch zum Drachenbootrennen ein. Nein, zum Drachenboot fahren. Ja. Also ich sag mal so, jede Versammlung oder jede Veranstaltung, die dann irgendwie die ganze Fraktion involviert, finde ich erstmal schick. Da hilft also wirklich jede Veranstaltung für Teambuilding, wo man auch außerhalb des Arbeitsalltages mal miteinander reden kann. Drachenbootrennen ist jetzt aber aus meiner Sicht ein sehr fixer Termin. Nein. Nicht das Drachenbootrennen. Also nur zur Erklärung. Wir wollen Termine mit euch absprechen und mieten dafür extra 2 dieser Boote. Das können wir, das ist gar kein Thema. Und möchten an diesem Termin, dass die Fraktion, der Landesvorstand da ist. Wir wissen mit Stefan, da wollen wir auch noch was für machen, weil das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber auch Stefan muss nicht, aber den hätten wir gerne dabei, sodass die gesamte Fraktion plus der LV mal nicht in einem Boot, das passt leider nicht, da würden wir untergehen, zumindest mal zusammen sitzt, arbeitet und was macht. Ja, bin ich dafür. Sehr gerne. Wir könnten auch Mittelalter-Games machen oder sowas. Ist auch. Also alles, was spielerisch irgendwie Teamwork bedingt, ich bin dabei, sofort, klar. Aber wichtig wäre mir halt, dass der größte Fokus darauf liegt, möglichst viele da ins Boot zu bekommen. Naja, ihr seid ja nun mal 20 Personen und ein Drachenboot fast 20 Personen. Da war es halt gedanklich total naheliegend, dass wir das vielleicht irgendwie hinbekommen, euch alle da ins Boot zu setzen. Und das ist natürlich auch ein Ort, an dem es, soweit ich weiß, auch einen Grillplatz gibt. Also man könnte danach auch weiterhin eine Veranstaltung dazu machen und sich austauschen. Aber wir wünschen uns halt einfach, dass ihr alle ein bisschen anders auch nochmal zusammenkommt als ausschließlich zu eurer Arbeit und dass wir auch mal vielleicht wieder alle ein bisschen anders zusammenkommen, weil wir waren ja auch vorher alle relativ gut in Kontakt miteinander und es wäre einfach mal schön, dass man so einen tollen Tag miteinander erlebt und dass man auch mal ein bisschen rauskommt. Bis wir den Termin gefunden haben, ist es Dezember und die Ruhe zugefroren, aber vielleicht auch Frühling. Oder ganz schnell einen Termin finden, dann ist es noch nicht zu kalt. Ja, also schwarzmalen möchte ich da ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe einfach, Kai, dass du es vielleicht in die Fraktion trägst. Wir können euch das gerne auch nochmal schreiben, wie ihr das gerne möchtet. Und dass dann vielleicht einer von euch auf der Fraktionsseite so ein bisschen die Koordination übernimmt. Kann ich machen. Der Tose ist, glaube ich, auch noch da, oder? Der war doch gerade hier. Nee, der ist gerade schon raus, aber der hat das schon gelesen und der würde auch mitmachen schon. Ja, von daher, klar, gerne. Gut, dann sind ja alle glücklich und zufrieden und froh. Die MDLs dürfen sich schon mal freuen. Und wir machen einfach mal weiter. Darf ich eine Frage zwischendurch stellen? Ja. Ist hier noch irgendjemand, der einen Antrag hat, der untergegangen ist? Wir wollten nochmal die Sache GEMA hatten wir nach hinten geschoben, ne? GEMA in Gelsenkirchen. Ja, Thema Gelsenkirchen steht gleich drauf. Ich hätte da noch was. Ich habe dir da gerade was zugeschrieben zu deinem Umlaufbeschluss. Ich hab nichts mehr. Die Claudia kann zaubern. Nein, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden nach einigen Umlaufbeschlüssen nochmal. Es sind nicht alle fertigen Umlaufbeschlüsse jetzt im Moment im Protokoll drin, weil ich einfach vor der Sitzung nicht mehr dazu gekommen bin, die einzufügen. Die werden dann noch nachgetragen. Und natürlich dann mit dem Protokoll veröffentlicht. Nur kannst du zaubern. Nur ein bisschen. Eigentlich eher Hexen. Egal, ist dasselbe. Na gut, ich wollte halt nur nochmal den Zuhörern die Chance geben, sich zu melden, falls wir das vergessen haben. Dann machen wir jetzt trotzdem weiter. Und hätten damit die offiziellen Anträge soweit durch und kommen zum Punkt Sonstiges. Da hat jemand in ockerfarbener Schrift das Wort ist Isra geschrieben. Ist meine ockerfarbene Schrift. Dann bitte. Ich hoffe, Mirko ist hier. Fitz, hattest du Claudia Bescheid gesagt? Also nicht die Claudia, die wir schon mal aus Versehen angerufen haben, sondern die andere. Du weißt, sie haben heute das Vorbereitungstreffen zur KV. Ich weiß, da ist der Mirko auch eigentlich. Und der kommt auch, deswegen. Ja, okay, aber ich glaube, die sitzen da noch zusammen. Aber ich habe da gerade mal einen Link reingesetzt und da kann man sich einen groben Überblick verschaffen, was passiert ist. Ich frage jetzt mal rein, ist denn Mirko da? Ich hatte ihm gerade noch geschrieben. Oder er mir. Gut. Wenn kein Mirko da ist, lassen wir das trotzdem behandeln. Also es gab so ein paar Fragen und Unstimmigkeiten bezüglich einer Kreismitgliederversammlung. Uns wurde halt ein Text geschickt. Eigentlich wurden zwei Anfragen. Sorry, ich bin da. Ach, da ist er ja. Ja, dann erzähl du. Dann brauche ich gar nicht so viel quatschen. Was wolltest du hören? Die ganze Geschichte? Nein. Also, genau. Es geht darum, seit mehreren Monaten, eigentlich schon 2 Jahre, und das werde ich aber seit einem Jahr ziemlich heftig, die Frage Kreisverbandsgründung ja oder nein. Nebenbei hatten wir auch noch andere Ideen. Jetzt sind irgendwie 2 Einladungen raus und es gab eine Gruppe, die plant. Es gibt aber auch ein Lager dagegen und eins dafür. Es ging dann aufgrund der Einladung, die nicht in Abstimmung mit allen gelaufen sind, ziemlich in Stress auf der Liste. Heute Abend, das Klima war sehr angenehm, ich war kurz da. Es war sehr einvernehmlich. Man hat sich da auch ausgesprochen. Entschuldigungen sind auch geflossen, habe ich gehört, gerade noch. Problematik ist eben Flächenkreis, mehrere Städte, größere Städte. Man möchte da auch Politik machen, ortsbezogen teilweise. aber eben auch wirklich mal ein Signal setzen. Es gibt mittlerweile auf der Liste auch Bekundungen von einzelnen Piraten, die das, die das Hackmeck eigentlich mittlerweile leid sind. Okay, also ich vernehme schon mal freudigst, dass ihr da irgendwo doch auf einem Weg seid, euch zu verständigen. Ist das richtig? Das sah zumindest gerade so aus. Das wird zwar jetzt nochmal irgendwie in die Länge gezogen, weil man jetzt sich auf zwei Termine geeinigt hat, um irgendwie dem Seelenfrieden nach Ruhe zu geben. Genaueres, da werden also eine komplette Tagesordnung wird dann noch erarbeitet und es war auch noch Unterstützung aus dem Kreis Coesfeld da. Da wird dann auch nochmal das Wissen für Büropiraten und Kreisverband nochmal, wie man es am besten machen sollte, damit man hinterher überhaupt irgendetwas hat, mit beigetragen. Die sind da jetzt noch in der Diskussion. Ich kenne den aktuellen Stand jetzt nicht. Sieht aber so aus, als wenn man den ersten Termin, der jetzt durch den einen Piraten da an den anderen vorbei eingeladen worden ist, nutzen will. Zumal der ja mit auf den Tag der Doodle-Abstimmung gefallen ist, die da im Vorfeld gelaufen ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll dann innerhalb der nächsten 6 Wochen dann nochmal ein zweiter Termin stattfinden für irgendwelche Wahlen. Und in der Zwischenzeit sollen dann sich die Bewerber in den 6 Wochen wohl dann nochmal irgendwo eintragen können. Das war der Stand, den ich vorhin mitgenommen habe. Okay, das heißt, der Termin bleibt bestehen. Ihr sprecht euch auf der KMV nochmal weiter aus, diskutiert, in welche Richtung es gehen soll. Dann kommt eine zweite Einladung, die wir dann wieder versenden werden, wo dann wahrscheinlich sowas drinstehen wird, Diskussion und Abstimmung über Piratenbüro oder KV, richtig? Die Version vorhin war, glaube ich, gerade die, dass man das vielleicht schon auf der ersten Sitzung macht, wobei da auch war, wenn man sich für irgendwas entschließt oder ein KV beschließt oder schon eine Satzung im Vorfeld sagt, das ist die, die wir nehmen würden, dass man dann quasi schon einen KV beschlossen hätte. Das waren alles so Fragen, die im Raum standen einfach. Na gut, wenn du dir eine Satzung gibst, dann gründest du natürlich auch schon fast eine Untergliederung. Ich weiß nicht, Alex, wie siehst du es? Also eine Satzung auf jeden Fall. Satzungen können nur Gliederungen haben. Geschäftsordnung wäre halt der passende Terminus für ein Piratenbüro. Ja, und da ging es eben darum, ob man nicht vielleicht bürotechnisch schon vorher irgendwie auf der ersten Versammlung was macht oder Leute benennt, die dann, wenn es nicht zum KV kommt, dann wenigstens den Büropiraten, dass wir den dann aus dieser ganzen Nummer mit rausnehmen. Wie gesagt, die sitzen da immer noch ganz frisch. Da sind auch noch einige Leute da, habe ich gerade noch gehört. Also insofern, ich weiß nicht, was rauskommt. Ich schätze, man kann es auf den Seiten nachlesen bei uns. So ein Büropirat in der ersten hätte auch den Charme, dass ihr zum zweiten Termin dann der Büropirat einladen kann, was natürlich sehr gut ist, weil dann der weiß auch, was abgesprochen ist. Das ist wäre also auch so von daher sehr praktisch. Und falls ihr dann einen Kreisverband gründet, ist der ja dann damit hinfällig. Ja, so war wohl die Überlegung. Wir hatten allerdings überlegt, dass wir zu beiden Terminen auch Vorstand einladen. So war zumindest mein Verständnis vorhin. Ich glaube, bei dem ersten ist Fitz und Alex schon da, ne? Entschuldigung? Bei dem Termin in Unna. Der am 7. ist, glaube ich, da bist du auch anwesend, oder? 7. welcher? 9. Oktober. Oktober, ja, gut möglich. Also ich hatte mir das schon notiert. Okay, das heißt, es läuft bei euch besser als gedacht. Wir müssen heute uns nicht so tief damit auseinandersetzen, weil ihr schon selbst auf dem eigentlich richtigeren Weg seid. Ich glaube, das Wachrütteln einmal auf der Liste und dass sich das Ganze auch ziemlich gut vor den Medien abgespielt hat, ist, glaube ich, das hat die nochmal wachgerüttelt, weil sie sind Gott sei Dank von dem Niveau weg, auf dem sie sich hinterher bewegt haben. Okay. Dann, gut, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns mal überlegen, also das war jetzt auch ein Fehler von uns, dass wir einfach auf Zuruf von einem einzelnen Piraten da eine ganze KMV einladen. Da sollten wir vielleicht uns auch einen Weg überlegen, wie wir das so zukünftig umgehen und handeln. Ja, ist schwierig, wenn du nichts hast, also wenn da keine Struktur herrscht quasi. Was legitimiert dann letztendlich die Einladung? Wir können nicht da an den Stammtischen sitzen und sagen, jetzt laden wir ein. Das muss schon irgendwie initiiert werden aus dem Kreis, aus den Stammtischen. Ja gut, aber wenn wir da quasi sowas machen wie bei den VKV-Anträgen, dass du N Unterstützer dafür hast, dann hättest du zumindest schon mal nicht eine Einzelperson, die das beantragen kann. Ja, das ist richtig, aber es gibt halt die Satzung so nicht her, ne? Also ich glaube, wir würden Satzungsrechte damit verletzen. Na, wir müssen, immer wieder das schöne Wort, darauf vertrauen. Also was anderes bleibt uns an der Stelle nicht. Die Einladung wäre eh zu dem Zeitpunkt erfolgt, mit sicherlich einer anderen Agenda. Ne? Ja, das kommt ja noch dazu. Das heißt, wenn wir eine Einladung rausschicken und da ist nur eine vorläufige TO drauf, eine TO, die wird vor Ort geändert. Das geht ganz fix. Das Einzige, was man halt beachten muss, wenn eine Personenwahl nicht angekündigt ist in der Tagesordnung, dann kannst du doch nicht wählen auf der Sitzung, auf der Versammlung. Ja, also ich habe so verstanden, dass da jetzt aus dem Kreis Unna auf jeden Fall noch was kommen wird, noch was nachgereicht wird. Als Vorschlag für den 7. auf jeden Fall. Okay. Also wenn keine weiteren Fragen sind, keine Aussprache bedurft wird, dann würde ich das erstmal hier beenden und würde dann Unna bitten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wieder auf uns zuzukommen. Egal auf wen. Ja, denke, das ist der bessere Weg. Gut, dann danke ich dir fürs Dasein. Alles klar. Ciao. Ciao. Nächste Thema. UG. Wer möchte hoch ins Sprechen kommen? Denke ich zumindest. Genau, ich wollte sagen, Michael. Muss ich? Möchtest du ein bisschen erzählen, was gestern war? Ja, nachdem meine Tränen in der Zwischenzeit getrocknet sind. Ich weiß nicht, wie viele vom Vorstand oder von sonstigen Piraten teilgenommen haben. Ich fand, unser Antrag litt ein bisschen unter der allgemeinen Stimmung. Du musst noch sagen, was gestern überhaupt war. Ach so, gestern war eine Bundesvorstandssitzung, auf der wir, der Carsten und ich, als Vertreter des Landesverbandes NRW, das gemacht haben, was die liebe Swanhild vom Landesverband NRW gefordert hat, nämlich einen Antrag zur Genehmigung eines wirtschaftlichen Betriebes einzureichen. Das haben wir formgerecht, fristgerecht alles gemacht. Heißt also ein bisschen was ausgefüllt, diesen Businessplan an den Vorstand geschickt. So. Und was dann mehr oder weniger passiert ist, das kann man zum Teil sogar im Protokoll so lesen, dass die meisten des Vorstandes überhaupt nicht wussten, was wir von denen wollten. Das heißt, die waren nicht informiert. Entweder haben sie sich nicht informiert oder Swanhild hat nicht informiert. So wie ich das verstanden habe, hätten wir den Antrag gar nicht stellen müssen, sondern wir hätten das Ding einfach gründen sollen, fertig. Dann hätte keiner was gesagt. Also ich persönlich, meine ganz persönliche Bewertung, Swanhild hat uns in eine Falle tappen lassen und da sahen wir im Moment ein bisschen blöd aus, aber am Ende sah sie selber nicht so gut aus, weil wenn man so schlecht informiert, dann ist das auch nicht so richtig piratisch transparent. Am Ende wurde der Antrag also mehr oder weniger von der Liste gekippt und ist nicht durchgekommen. Aber auch nicht abgelehnt worden. Ja, der ist nicht verhandelt worden. Ja, behandelt schon, aber man hat sich darauf geeinigt, da jetzt nicht drüber abzustimmen. Ah, okay. Abgewiesen. Ja, auch nicht. Nein, man wollte darüber nicht abstimmen. Das ist doch schon abweisen. Also wenn man sich nicht für zuständig erklärt, ist doch eine Abweisung. Nein, nein. Ist ja auch vertagt. Nein, sie haben sich nicht zuständig erklärt. Nee. Also, wir waren halt in dieser Sitzung drin. Wir haben bestimmte Fragen, die wir schon kannten, von Swanhild beantwortet. An einer Stelle kippte dann die Stimmung extrem, als Swanhild fragte, was mit Paragraph 24 der Finanzordnung sei, was wir davon halten würden, weil da ja das Verbot der Gründung von wirtschaftlichen Betrieben für Untergliederung verankert ist. Und dann habe ich ein bisschen ausgeholt, habe ein bisschen was erzählt. Der Kernpunkt war, dass ich gesagt habe, dass halt nicht alles, was in so einer Satzung steht, auch wirklich relevant ist und standhält. Hab das irgendwie so formuliert, dass ich gesagt habe, man müsste mal gucken, was denn passieren würde, wenn wir es trotzdem machen. Wir würden der Partei ja nicht schaden und wenn dann der Bund klagen würde. Und ich glaube, bei dem Wort klagen schrie dann Julia auf, ob ich ihr drohen oder den WUFO drohen wollte. Da in diesem Zeitpunkt kippte einfach die Stimmung, was dann im Endeffekt dazu führte, dass, ich weiß nicht, Tatsum total genervt war. Der war sowieso schon genervt, Julia dagegen war, der Johannes dauernd sagte, was sollen wir mit diesem Antrag, was sollen wir mit diesem Antrag, ich verstehe es nicht. Und dann Bernd letztendlich nur noch versuchte wohl, diesen Antrag mehr oder weniger nicht negativ bescheiden zu lassen, indem er halt gesagt hat, okay, nochmal zusammensetzen, nochmal reden, wenn es geht, lasst uns weitermachen. Das ist ganz, ganz grob, das ist nicht in der Facette, was da gestern passiert ist, das ist nur wirklich ganz grob. Im Grunde ist, ja, und dann war noch Herr Schrade dabei, genau. Im Grunde wurde von Swanhild sehr wenig gesagt, ein paar Fragen gestellt. Sie hat Schrade reden lassen. Schrade hat, Michael, du kannst es besser bewerten, ist nicht unbedingt bei den Tatsachen geblieben bei seiner Bewertung. Hat, darf ich das anders formulieren? Ich weiß, wie du es formulieren willst. Und das Wort fängt mit L an wahrscheinlich, oder? Ja, und hört mit Üge auf. Ich bin auch nicht angetreten bei den Piraten, um im diplomatischen Korps zu dienen. Also was da gestern Abend abgelaufen ist, der Matthias Schrade ist so aufgetreten, wie wir ihn eigentlich auch alle kennen. Sehr manipulativ, sehr total negativ und hat einfach diesen Businessplan auseinandergepflückt und gesagt, das ist nicht berücksichtigt worden, keine Steuern und dies nicht und das nicht. Also er hat gelogen, weil ich habe es hinterher auch nochmal gesagt, natürlich war der komplett überarbeitet, der war von einem Sparkassenmenschen und einem Steuerberater gesehen und überarbeitet, das ist alles drin gewesen. Er hat einfach gelogen, um Stimmung zu machen, das wusste er sehr genau, denn ich hatte ein paar Ergänzungen dazu geschrieben. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Und dann war natürlich die Stimmung auch im Vorstand bei den Leuten, die sowieso nicht so richtig dafür waren, eigentlich erledigt. Ja, Quintessenz des Ganzen ist, Bernd hat das in die Hand genommen als Versammlungsleiter und möchte darauf hinaus, dass wir uns mit dem Bund, mit den Vertretern des Bundes nochmal zusammensetzen, nochmal darüber reden, und er möchte eine einvernehmliche Lösung haben. Ich hatte heute Morgen nochmal kurz mit ihm gesprochen. Er wollte eigentlich heute Abend nochmal zurückrufen, damit wir das Gespräch fortsetzen können. Ich hatte ihm das nochmal so ein bisschen dargelegt, was schon passiert ist. Das war eigentlich mehr so ein Monolog von mir. Er hat da echt nicht viel zu gesagt. Vielleicht auch aus der Situation heraus jetzt gerade nicht. Wo er steckt, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er verstanden hat, was wirklich in der Tiefe schon alles vorher gelaufen ist. Aber er möchte halt darauf hinwirken, dass man sich nochmal zusammensetzt. Wo ich halt im Moment so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht vor, nicht zurück im Moment, ganz ehrlich gesagt. Weil ist ja nicht so, als wenn wir es nicht versucht hätten, ne? Ja, das klingt eher so nach Handtuch werfen oder was wollt ihr? Nein, nein. Also Handtuch werfen von mir auf keinen Fall. Also ich würde auch weiter damit gehen. Ich würde auch das Ding gründen. Also sorry, bei den Piraten ist es immer so, dass auch konkurrierende Ideen miteinander leben können und dass Dinge ausprobiert werden und dass verschiedene Ideen überleben dürfen einfach und dass man guckt, wie es wird. Also von meiner Seite schon. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Vorstand es so mittragen würde und ich weiß nicht, ich kann nicht abschätzen, welche Konsequenzen daraus im vollen Umfang entstehen werden, was die Reaktion ist, ob es wirklich dann darauf hinausläuft, dass geklagt wird gegen uns. Ich weiß es einfach nicht. Das ist im Moment das, was mich so ein bisschen ins Grübeln bringt, aber ich will auf keinen Fall das Projekt aufgeben, denn es ist für mich ganz klar und ich habe auch das Feedback von vielen bekommen, das ist eine moralische Sache. Ich habe kein Interesse daran, dass das parteiintern ist, würde der Bund sagen, ihr macht es extern. Ja, super. Dann wären wir wieder da, wo wir mal ganz am Anfang der Diskussion mit dem Bund zusammen waren. Aber ich bin nicht dafür, dass wir Parteienfinanzierung durch Umsatzvolumina einfach verdoppeln. Um das mal ganz plump zu sagen. Da habe ich moralisch ein Problem einfach mit. Das habe ich gestern auch ein bisschen mehr ausgeführt. Und der Ralf hat das auch schon ausgeführt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr... Ja, das ist auch ein Argument von Ralf, hinter dem er sehr steht. Und das kann ich nur unterstützen. Das ist einfach so. Sehe ich auch so, ganz hundertprozentig. Ja, ich würde mir natürlich auch, wie ihr wahrscheinlich auch, da irgendwie gemeinsamen Weg wünschen. Aber wir haben jetzt echt, keine Ahnung, gefühlt ein paar Dutzend Mal irgendwie schon mit denen letztendlich kommuniziert und geredet. Und ich sehe da auch irgendwie nicht, dass... eine gemeinsame Lösung heißen könnte, wir können uns auf irgendwas einigen oder einen Kompromissweg oder was anderes finden. Also ich würde unseren Ansatz auch gerne so weiter verfolgen, um es mal klar zu sagen. Ja. Ich würde mir gerne die Aufzeichnung. Ich würde gerne etwas dazu sagen, wenn ich darf. Warte, lass erst den Fiss und dann, ja. Also bevor wir das jetzt irgendwie bescheiden, würde ich mir gerne die Aufzeichnung von gestern anhören. Ich konnte leider nicht da sein, aber den entsprechenden Teil kann man sich mal anhören. Die ist leider noch nicht verfügbar. Ich habe gerade geguckt. Ja gut, jetzt nicht jetzt live. Nein, aber sonst hätte ich es jetzt direkt verlinkt. Das meinte ich damit. Okay. So, Simon? Ja, ich war am Montag im Dicken Engel, wo ja bekanntlich montags immer Sprechstunde von Bernd Schlömer ist. Und habe den mal gefragt, nach seiner 180-Grad-Kehrtwende, du erinnerst dich, Carsten, du hattest ja darauf hingewiesen, dass er 2009 da quasi so ein Gutachten geschrieben hat, als er noch Schatzmeister war und zu einem ganz anderen Schluss kam, als er heute vertritt. Ja. Da habe ich ihn gefragt, warum das so ist. Und ich habe ihn gefragt, wie er dazu steht, was du gerade gesagt hast, durch möglichst großen Umsatz möglichst viele Steuergelder einfach mal abgreifen und eine echte Gewinnabsicht. Soll ich da zusammenfassen aus dem Gedächtnis, was er dazu gesagt hat? Gerne. Er hat zu der ersten Geschichte gesagt, zu seiner 180-Grad-Kehrtwende, also er hat erst ein bisschen rumgedruckst, aber dann halt doch durchblicken lassen, dass er nach wie vor das genauso sieht wie 2009, aber dass es sich um einen Mehrheitsbeschluss des neunköpfigen Bundesvorstandes handelt, den er aus diesem Grunde mitträgt. Modell, den Job halt intern zu führen. Und in Sachen möglichst viele Steuergelder abgreifen, hat er gesagt, dass er das so nicht auf dem Schirm hatte. Das wäre ihm ganz neu. Man hätte ihm höchstens gesagt, der Shop ist nicht darauf angewiesen, Gewinne zu machen, eben aus dem Grunde primär. Aber das als reines Steuergeldabgreifmodell wäre ihm das nicht dargestellt worden. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ja, darfst du sofort. Eine Ergänzung nur. Das deckt hundertprozentig meinen Eindruck, so wie Bernd sich gestern in der Vorstandssitzung und heute am Telefon verhalten hat. Es scheint dazu zu stehen, er scheint aber keinen Rückhalt zu haben bei dem Thema im Buch vor. Fitz? Also das mit den Steuergeldern direkt abgreifen ist ja so nur halb richtig, weil die ganze Parteienfinanzierung ist ein Topf, der ist festgelegt, da gibt es eine Obergrenze für den gesamten Topf. Und das Geld wird verteilt, Punkt. Da wird nicht mehr verteilt und auch nicht weniger verteilt. Die Frage ist nur, an wen wird es verteilt? Nein, nicht ganz, nicht ganz. Weil wenn du diese Volumina des Umsatzes nicht hast, kommst du relativ schwierig an die relative Obergrenze für die Parteienfinanzierung. Das kannst du natürlich, wenn du solche Umsätze nimmst und immer wieder drehst quasi das Geld, was du hast, kannst das natürlich viel, viel schneller erreichen. Klar, dass wir irgendwann an die absolute oder die relative Obergrenze kommen, da diskutieren wir dann auch nicht mehr über Steuergelder, aber im Moment wäre es im internen Modell so, dass durch diesen ja, Hack will ich es nicht nennen, aber dadurch, dass das möglich ist und man das tut, sehr schnell hochkommt bis an die relative Obergrenze und dann trotzdem das Steuergeld bis zu dieser Grenze abgreift. Obwohl man das vielleicht mit der externen Lösung nicht sofort und nicht in der Höhe erreichen würde. Also ganz ehrlich, woanders nennt man sowas Geldwäsche. Um das nochmal kurz zu vervollständigen, hatte sich dann an der Stelle, weil der Bernd auch sagte, er sei nicht so ganz voll im Thema und sich so ein ganz klein bisschen überfallen möglicherweise fühlte, sich die Irmgard Schwentek gemeldet. Die ist ja, soweit ich weiß, Schatzmeisterin von Thüringen und in dem Fanshop-Modell des Bundesvorstandes auch heftig involviert und würde den wohl mitbetreiben, soweit ich informiert bin. Und die meinte, dass sei nicht so ganz so und man sollte sie doch erstmal machen lassen. In der Zeit, als das alles geplant worden wäre, vor 3 Jahren, wäre die Partei noch viel zu klein gewesen und es wären noch viel zu wenig Leute gewesen und das wäre niemals überhaupt machbar gewesen, geschweige denn mit Gewinnen. Und wenn man später mal einen erheblichen Gewinn erzielen würde, dann könnte man ja immer noch ausgründen und das wäre natürlich auch irgendwo vorgesehen, aber bis dahin sollte man sie doch erstmal machen lassen. Da war noch eine Wortmeldung. Ja, die Dame aus Thüringen ist die, wenn ich mich nicht völlig vertue, die den Shop in Thüringen betreibt, schon über ein Jahr. Die hat Eigeninteresse. Die hat, das ist die Landesschatzmeisterin aus Thüringen, die bucht auch den Bund. Soweit ich weiß, hat die aber nicht wirklich was mit dem Shop. Das ist der Tom mit seiner Frau gemeinsam. Nicht der Berliner. Es gibt in Thüringen auch einen Online-Shop. Also Irmgard ist schon längere Zeit im Team Swanhild. Sie unterstützt da schon länger auch buchhalterisch auf Bundesebene als Steffi Recht. Okay, wie dem auch sei. Ich würde euch als Vorstand gerne um etwas bitten. Wir können jetzt noch tagelang und wochenlang um das Thema rumeiern und überlegen, ob wir nochmal mit Berlin reden oder mit dem oder mit dem oder mit dem. Aber ich bitte euch, euch im Laufe des Septembers zu entscheiden. Gründen oder nicht gründen. Wir können erstens sonst das Jahr 2012 sowieso komplett vergessen. Und ich habe ja bereits schriftlich ausgeführt, dass ich leider aus persönlichen Gründen nicht länger zur Verfügung stehe, wenn das sich weiter hinziehen sollte, dann höchstens noch beratend. Außerdem haben wir so eine Querinformation aus Niedersachsen von heute Morgen. Die haben nach der gestrigen Bundesvorstandssitzung zumindest die Piraten, die sich dort aktiv mit Werbemitteln befassen, die Schnauze voll und machen einige Dinge alleine. Die wollen auch nicht mehr mit Berlin verschiedene Dinge machen. Nur so eine Querinfo. Ja, das höre ich aus vielen Bereichen im Moment, dass da so eine Tendenz ist, dass die Leute von genervt, überenttäuscht bis entsetzt sind. Ich meine, wir haben es gestern gesehen, wir sind dann runter in den Verwaltungsraum gegangen, ich glaube 25, 30 Leute sind gefolgt und die waren alle in der Vorstandssitzung drin, die haben es alle mitbekommen und ja, der Tenor war halt, das geht so nicht und da haben sie recht. Ich würde auch gerne noch was zu sagen zu gestern, ich habe mir das ja auch angehört. Ja. Also die Stimmung ist extrem gekippt in dem Moment, als die Frage einfach nach der Zuständigkeit kam, warum wir diesen Antrag stellen. Und ja, Carsten dann natürlich gesagt hat, eigentlich sind wir als eigenständiger Landesverband nicht verpflichtet, das zu beantragen. Wir dürften das auch so machen. Und dann gab es natürlich ja, viele laute Stimmen vom Vorstand und danach hat der Matthias da ein paar Fragen gestellt eben zu dem Businessplan. Ein paar waren mit Sicherheit überzogen. Einige dazu, muss ich gestehen, die habe ich auch gestellt, als wir mal zusammengesessen haben in der Runde, die waren auf Anhieb nicht klar. Ich weiß nicht, ob der Bundesvorstand den gleichen vorliegen hatte. Ja, und dann sah das halt eben schlecht aus in dem Moment. Bei deinen Fragen bezog sich das, glaube ich, auch auf die 3.000 Euro Gehalt, wo wir dann gesagt hatten, das ist nicht alles Michaels, sondern da sind schon mehrere Personen inkludiert, ne? Richtig. Wäre zum Beispiel ein wichtiger Punkt auch für den Bufo gewesen, das zu wissen. Weil der Matthias hat genauso darauf reagiert, wie ich, als ich die Zahl gesehen habe. Muss ich widersprechen, der hat nicht reagiert, der hat Lügen erzählt. Der hat auch keine Fragen gestellt, der hat Lügen erzählt. Ja, da hat Michael recht. Ich habe keine Frage gehört. Ja, er hat nicht gefragt, das ist richtig. Er hat begonnen mit, ich bin Finanzanalyst und irgendwas. Also hat dann hervorgestellt, ne, ich kann mit Zahlen umgehen und legte dann halt los. Ja gut, aber mir ist ja das Gleiche passiert, sagen wir es mal so. Ich habe die Zahl gesehen und habe auch unterstellt, dass da nur ein Mann dahinter steht. Ja, Fakt sind zwei Leute geplant, zwei volle und zwei halbe in der Summe. Das, was super schlecht gelaufen ist, ist halt, dass wir den Antrag, also es gab so ein Formular für den Zentraleinkauf, den haben wir gestellt, quasi an diese Dame, die da ausgewählt wurde, sag ich mal. Und da war natürlich nicht viel gefordert. Ja? Und dann ist das, weil das eine Summe, Entscheidungssumme von über 5.000 Euro übersteigt, ist das automatisch laut internem Prozess vom Bund, den kenne ich so nicht, der wurde mir halt nur mitgeteilt per Mail, an den BU vorgegangen. Und das war natürlich die dünne Version, wo wir kaum was zu erklärt und zu geschrieben haben. Und das landete dann in der TO. Ja, und wenn sowas in der TO landet, dann kannst du auch kaum noch was erklären. Und man kann in der Bundesvorstandssitzung nicht so diskutieren, wie wir das teilweise hier tun. Da ist mal eine Wortmeldung möglich, mal eine Reaktion auf eine Frage, aber wirklich noch Input liefern, nachdem man sein Statement abgeliefert hat, ist halt schwierig. Der Till möchte was sagen. Ja, also ich will auch gar nicht weiter auf den gestrigen Abend eingehen, weil, wie gesagt, das kann ja jeder nachhören und ich fand da auch einige Sachen echt schwer denkwürdig, aber wie gesagt, darum soll es nicht gehen. Aber zum Beispiel solche Aussagen wie jetzt gerade von Michael zu sagen, ja, wenn wir das in 2012 nicht mehr beschließen und da ist jetzt Eile hinter, dann geht uns das Geld für 2012 flöten, sehe ich ein. Das mag faktisch so sein, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Aber also ich würde mich aufgrund dessen nicht unter Druck setzen lassen wollen. Und dann auch die Aussage, ja, und wenn wir das nicht beschließen, dann stehe ich nicht mehr weiter zur Verfügung, sondern maximal nur noch beratend, finde ich halt auch schon echt grenzwertig. Und Warte. Muss ich direkt widersprechen. Michael. Bevor du da jetzt was sagst, Michael, man muss dazu sagen, er hat das vielleicht jetzt nicht so ausgeführt. Wir haben das wesentlich detaillierter, deswegen sage ich es nochmal. Das geht nur darum, er kann es finanziell nicht mehr dann. Es geht nicht darum, er will uns unter Druck setzen, dass wir das jetzt beschließen müssen. Er kann es nicht, weil er viel Zeit im Moment für dieses Projekt bei uns investiert und lässt halt seine anderen Tätigkeiten liegen. Nur darauf ist das bezogen, nicht darauf, dass er uns jetzt Druck machen will, wir müssen das jetzt sofort umsetzen, sonst ist er weg. Ja, okay, dann ist das aber vielleicht dasselbe Problem wie gestern, dass das, was gemeint ist, nicht so rüberkommt, sondern das, was gesagt ist, kommt rüber. Matthias. Also nur für alle Anwesenden zur Info, ich war auch gestern da, war dann anschließend noch im dicken Engel. Da hat der, wie heißt der Beauftragte, Tom, keine Ahnung, nochmal kurz zum Besten gegeben, dass der Shop vom Bund Ende Oktober online geht, ohne dass ein Businessplan vorliegt bzw. veröffentlicht wird. Swanhild hat das auch bestätigt, nochmal in der Bufo-Sitzung. Also wir legen Zahlen vor, wir legen Konzepte vor, die werden abgeschmettert. Der Bufo macht das alles ohne irgendjemanden zu fragen. Ganz ehrlich, ich verstehe den Black Pirate ein gutes Stück weit und kann da auch nur sagen, was gestern gelaufen ist, war mehr als komisch. Und es wurde noch komischer im dicken Engel. So ganz ohne Fragen und ganz ohne Konzepte war das nicht. Also es ist auf dem LPT beim Schatzmeistertreffen darüber gesprochen worden, recht ausführlich, und es ist auch da abgestimmt worden. Abgestimmt? Ja, ein Meinungsbild abgefragt worden. Ja, das ist nämlich keine Abstimmung, und außerdem hat der Bundesvorstand immer noch die Pflicht, in öffentlichen Veranstaltungen, wo alle teilnehmen können, solche Dinge vorzustellen und nicht, wo nur wir Verwalter drin sitzen. Das ist, hat überhaupt nichts zu sagen, gar nichts. Gibt es einen Link zu den Veröffentlichungen dazu, die man einsehen kann? Ja, im Wiki, schau mal kurz. Ja, also ich würde vorschlagen, ich gehe tatsächlich nochmal den Weg. Ich werde dann nochmal telefonieren mit dem Bundesvorstand, so wie es gefordert wurde. Werde mal versuchen, einen dieser komischen Termine zu kriegen. Wenn das nicht von Erfolg gekrönt ist, dann stehen wir letztendlich vor der Entscheidung, tun oder lassen. Ja, das war ja auch das, was der Bernd gesagt hat und auch der Johannes, die sehr darauf verwiesen haben, dass die das unglücklich finden, dass jetzt in dieser Sitzung eben die Fronten hochkochen, die da ja schon länger quasi ja verhärtet sind und gegeneinander stehen. Und er möchte oder beide unbedingt möchten, dass man sich da irgendwie einigt. Ja, Problem ist nur, wenn die beiden nicht informiert sind und nicht wissen, was da gelaufen ist, können sie dir viel erzählen in der Sitzung. Also, ne? Selbstverständlich. Zumal der Bernd, der Sebastian und die Swanhild auch eingeladen waren zum Podcast, um darüber zu reden. Also, ja, wir drehen uns im Kreis. Juhu. Also ich kann in dem ganzen Thema eine klare Linie erkennen. Es wird einfach alles im Dunkeln gelassen und Swanhild verfolgt ihre Linie, macht, zieht's durch, ohne die anderen Beteiligten des Vorstandes zu informieren, ohne irgendwelche Zahlen zu veröffentlichen. Das, was wir alles gemacht haben, kann man auch sehr schön chronologisch nachvollziehen, scheinen die da nicht für nötig zu halten. Mir geht's um eine ganz bestimmte Sache. Lasst euch bitte dieses Ding nicht kaputt reden. Wir wollen was Gutes tun. Wir wollen für die Partei was Tolles tun. Was gestern da gelaufen ist, ich habe mich teilweise wie ein Verbrecher gefühlt, der Parteigelder veruntreuen will. Es geht einfach um einen einzigen Punkt. Wir wollen für unsere Partei Gelder organisieren. Und zwar auf einem vernünftigen, legalen, legitimen Weg. Und um nichts anderes geht es. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Der faire Pirat, ist glaube ich noch reingekommen gerade. Ich hatte nur die Frage nach dem Link gestellt, weil ich eben diese Dinge bisher auch nicht gefunden habe, und wenn es denn dazu etwas gibt, dann sollte das eben auch öffentlich bekannt sein, und deswegen würde mich das eben einfach interessieren, ob es was gibt, und wenn es nichts gibt, ist das eben der Status, der eben auch berichtet worden ist. Ich habe den Link gerade gefunden, das Protokoll von dem Verwaltungstreffen habe ich dir reingesetzt. Ja, aber immer wieder der Hinweis darauf, da redet man nur über den Zentraleinkauf. Businessplan, hat Swanhild gestern gesagt, für den externen Shop, für den Fanshop gibt es nicht. Richtig, der ist ja noch in Planung. Ja, ist in Planung, geht nächsten Monat online. Geil. Oh, Entschuldigung, übernächsten. Wir haben ja noch keinen September. Hatte ich gerade in den Baum geschickt. Zur Vorstandssitzung. Den Link meine ich. Bernpirat. Ja, ich wollte das einfach nochmal bestätigen. Wir haben ja für den Podcast vom Krähennest auch alle angeschrieben, gefragt und gemacht und haben halt gesagt, dann kommt zusammen. Dann könnt ihr gegenseitig eure Konzepte vorstellen und im Prinzip sind wir abgeblockt worden mit einer Mail nach dem Motto, wir machen jetzt erstmal, wenn das dann alles soweit ist, werden wir das dann verkünden. Und man hat überhaupt keine Informationen bekommen. Selbst wenn man darüber, ich sag mal, berichten wollte, wie denn der Stand ist, man hat echt nichts bekommen und man läuft da gegen eine Wand. Ich wollte das nur mal aus Sicht des Krähennests sagen. Danke. Noob, kannst du sprechen? Nein, nicht so. Gut, egal, ich würde einen Vorschlag machen, du telefonierst nochmal mit dem Bundesvorstand und wir hören uns das nochmal an und dann geht's nächstes Mal in die nächste Runde. Ja, ich würde gerne nicht in die nächste Runde erst in 2 Wochen machen. Das muss genau, erst das auch vorschlagen. Sonst ja. Drehen wir uns und drehen wir uns und wir drehen uns, bis der Bund fertig ist und dann sagt, nee, geht sowieso nicht mehr, weil unser Shop ist da. Ja, und die sitzen uns einfach aus. Das will ich nicht. Ich auch nicht. Zumal sie genau jetzt wissen, offiziell wissen, dass unsere Luft eventuell nur bis September reicht, weil Michael da nicht mehr kann. Also selbst da sind wir so transparent, dass wir alles offenlegen und sie eigentlich nur warten müssen. Okay, aber das Telefonieren und Anhören muss aber noch sein, dann machen wir es im Umlauf. Wir können auch ruhig nochmal eine öffentliche Runde machen, also eine Sondersitzung oder sowas, wo wir uns dann hier im Mammel treffen und dann die Basis einladen, die Interessierte. Und dann nochmal darüber sprechen. Und dann diesen Umlauf live treffen. Ja, das finde ich auch wesentlich charmanter. Ja. Finde ich sehr gut, dass dann erstmal ist das morgen übermorgen, wie auch immer das funktioniert, nochmal versuchst mit denen zu quatschen oder zusammenzufinden. Dann meldest du dich halt bei uns und dann machen wir mal kurzfristig einfach irgendwie nochmal ein Treffen auf. Ich würde dann aber darum bitten, dass dieser Sondertermin möglichst jetzt schon festgelegt und bekannt gegeben wird, damit jetzt die relativ vielen Zuhörer das schon wissen, auch weiter kommunizieren können, weil sonst ist es wieder relativ Zufall, ob man das mitkriegt. Ja, dann bleibt eigentlich, was bleibt dann? Nächste Woche? Nächste Woche Donnerstag. Da habe ich ein zeitliches Problem. Ja, ansonsten, wir haben Chrissy hier im Vorstand. Virales Twittern und das klappt schon. Und Mailinglisten und das passt schon. Was also ich glaube, Mittwoch? Wir kriegen da eine ganze Menge Leute. Mittwoch ist das eins. Mittwoch habe ich Regio Mumble, die möchte ich nicht sausen lassen. Lasst uns gucken, dass wir es nächste Woche hinkriegen. Und wenn es übernächste Woche wird, es muss auf jeden Fall ein Sondertermin sein. Das Ding nimmt uns viel Zeit und das verdient es einfach, dass wir das gesondert behandeln. Kurze Zwischenfrage, also ich habe jetzt aus mehreren Mündern gehört, dass das zeitnah beschlossen werden soll. Die Begründung würde ich gerne wissen. Weil wir seit Mai daran arbeiten, eigentlich fertig sind mit dem ganzen Konzept. Wir haben es durchdacht, wir haben es erarbeitet. Wie heißt es hier? Michael, was du jetzt gemacht hast. Die nicht ist die Umfrage. Nein, das andere. Ah, der Ideenwettbewerb, sag das doch. Der Ideenwettbewerb steht kurz bevor. Also wir sind absolut startklar. Also wir könnten loslegen und hätten das wahrscheinlich auch schon lange getan, wenn nicht diese Querelen mit dem Bund jetzt wären. Deswegen sagen wir, okay, lasst uns das langsam mal machen, weil es wäre unter normalen Umständen, Anführungsstrichen, wahrscheinlich schon passiert. Ja, wir haben uns ja eigentlich auch schon mal positiv dazu geäußert, mehr oder weniger. Und dann fing halt nochmal dieses Hickhack mit dem Bund einfach an und da geht's halt nicht vor, nicht zurück und da passiert einfach nichts. Man hat, also weiß nicht, zumindest mir geht's halt auch so, dass man letztendlich irgendwie immer nur vertröstet für das Ganze und wir müssen einfach mal auch sagen, dass wir jetzt das Ganze machen oder nicht, weil sonst sind wir halt in ein paar auf unbestimmte Zeit wird das sonst noch so weitergehen, habe ich das Gefühl. Ja, okay, es sprechen aber keine Sachzwänge dafür, das zeitnah machen zu müssen, außer der Aussage, dass uns eventuell für 2012 Gelder durch die Lappen gehen. Das heißt, es sind Wollzwänge. Doch, einer. Ein Sachzwang ist es tatsächlich, anderthalb. Weihnachtsgeschäft und Niedersachsen. Das ist eigentlich ein Sachzwang, weil wir auch mit Niedersachsen, Michael hat es eben kurz angerissen, die sind jetzt so genervt, die brauchen was. Und wir sind mit Niedersachsen schon so weit gewesen, dass sie da auf jeden Fall mitmachen wollten und wir wollten deren Wahlkampf damit unterstützen, weil auch dort wieder ein Hochkommen wird. Das ist unser Sachzwang eigentlich. Ja, und es gibt den Sachzwang, dass unser Organisator im September irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht und das ist ja bald, weil der September fängt am Samstag an. Ja, Ende September. Und wenn ich absehe, dass es Oktober wird, ist es auch okay. Aber wisst ihr, ich kann halt nicht mehr nochmal ewig warten. Und das ist genau das, was ich auch glaube, was Berlin in Person von Swanhild vorhat. Aussitzen. Na, also erstmal kommt Swanhild nicht aus Berlin und ich verstehe auch den Zusammenhang nicht. Aber also wie gesagt, ich finde, dass diese Thematik eine gewisse Reichweite hat und dass man die gut auf einem Landesparteitag beschließen könnte und dass das nicht unbedingt in dieser Runde stattfinden muss. Aber das ist subjektive Wahrnehmung und ja. Matthias. Du kannst Swanhild ja gerne mal den Vorschlag machen, dass es auf dem Bundesparteitag im November in Bochum abgestimmt wird. Ich sehe überhaupt nicht, dass der Bundesvorstand überhaupt irgendwas abstimmen will. Und ich fand das Verhalten gestern Abend ehrlich gesagt erneut eine Frechheit gegen Leute, die da was ausarbeiten, was vorlegen, die den Bundesvorstand fragen, mit einbeziehen wollen. Ich bin da auch schon mehrfach einfach vor die Wand laufen gelassen und ich sehe da überhaupt gar keinen Gesprächsbedarf mehr. Im Abo, dann haben wir uns aber falsch verstanden, weil es geht mir nicht darum, das auf einem Bundesparteitag zu beschließen. Ich finde es auch eine absolute, also absolut wirklich unterirdisch von der Swanhild, das noch nicht mal durchs Liquid laufen zu lassen, diesen Bundesshop. Da hatte ich letzte Woche eine sehr lange Auseinandersetzung. Tut mir leid, ich grätsche jetzt mal kurz dazwischen. Wenn jetzt nicht irgendwie was akut Neues dazu noch ist, würde ich das Thema jetzt gerne einfach wirklich erstmal beiseite lassen. Wir wissen ja, wie wir weiter vorgehen. Nur es wird langsam auch Richtung 11 Uhr. Wir haben noch relativ viel auf dem Plan. Das sollte jetzt nicht unfreundlich sein von mir. Tut mir leid. Nur damit sich das einfach nicht unnötig lang zieht jetzt noch. Jetzt habe ich dich sogar aus dem Sprechenraum vertrieben. Das wollte ich auch nicht. Nur um das nochmal vorzusetzen. Mich kannst du ja nicht aus dem Sprechenraum vertreiben. Er wollte halt nur sagen, dass Swanhild eine Abstimmung lief mit Feedback über den Bundesshop nicht zugestimmt hat. Dann war der Kommentar, dann sucht euch eine andere Schatzmeisterin. Okay, dann tut's mir leid, dass ich so kurz vor knapp dich unterbrochen habe. Darf ich nochmal kurz? Bist ja noch entsprechend, bist ja nicht rausgeschickt worden. Okay. Also ihr merkt ja gerade, dass da Redebedarf ist. Vielleicht setzt da mal kurzfristig eine Sitzung ausschließlich zu diesem Thema an, wo sich dann alle Interessierten auch einfinden können, dass du das hier auslagert aus der Sitzung. Haben wir ja im Prinzip vor. Ja. Hatten wir das nicht vor ein paar Minuten gesagt? Genau. Schön, dann lasst uns doch bitte mit was anderem fortfahren. Dann machen wir noch mit dem Datenschutzbeauftragten weiter. Ja, auch das drängt. Großer Sachzwang. Bastian hat uns angemahnt. Ich habe auch die Bewerbung wieder rausgekramt. Ich habe den Namen, ich habe ihn nochmal angeschrieben jetzt. Fairerweise muss ich sagen, das ist noch nicht so lange her, dass ich ihn angeschrieben habe. Ich warte auf Feedback. Ich möchte jetzt gerne mit euch kurz diskutieren und von euch wissen, wie gehen wir vor. Wenn dieser Bewerber, der gesagt hat, er macht es von der Reservebank, also er hat gesagt, er würde es machen, wenn sich kein anderer meldet. Es hat sich kein anderer gemeldet. Wie gehen wir vor? Benennen wir ihn? Wie legitimieren wir ihn dann? Da hatten wir, glaube ich, via Umlauf schon ein bisschen drüber diskutiert. Und irgendwie die Hälfte des Vorstands würde ganz gerne mal die Bewerbung sehen, bevor wir da irgendwie zustimmen. Ja, aber die Bewerbung ist gerade reingekommen. Ja, ansonsten würde ich gerne halt dieses Verfahren, was wir auch im letzten Vorstand gesagt haben, machen, dass wir ihn dann bestätigen lassen durch den Landesparteitag. Ich gebe Markus mal das Wort, er ist selber reingekommen. Ja, hallo. Ich hoffe, dass ich die Stimmung aufgrund des vorigen Tagesordnungspunktes nicht noch weiter runterziehe. Ich habe mich beworben, falls sich kein anderer bewirbt, weil ich halt der Meinung bin, dass die Installation eines Landesdatenschutzbeauftragten zum einen rechtlich notwendig ist. Ich glaube, darüber habt ihr letztes Mal schon diskutiert. Und zum anderen finde ich aber auch, dass die Kernkompetenz der Piratenpartei sein soll, auch Datenschutz zu sein. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir auch für internen Datenschutz stehen müssen. Und das muss halt organisatorisch und technisch auf die Beine gestellt werden. Ja, und jetzt die Frage, was ihr noch vielleicht sonst noch wissen wollt. Vielleicht, was ich gemacht habe oder in dem Bereich oder sonstige Dinge. Also ja, Ausbildung. Warte, ich musste erst sagen, meine Schuld, dass ihr diese nicht habt. Das Thema ist mir untergegangen, die Bewerbung liegt mir vor. Sorry, dass ich die nicht weitergeleitet habe und auch nicht ans Ticket gehängt habe. Also das geht komplett auf meine Kappe. Ich sehe in deinem Wiki-Profil, dass du IT-Sicherheitsbeauftragter schon bist. Demnach müsstest du eigentlich die entsprechende Qualifikation haben. Ist das richtig? Ganz klares Jein ist also so, dass ich IT-Sicherheitsbeauftragter bin, seit ungefähr 3 Jahren bei einer Betriebskrankenkasse. Das heißt, wir verarbeiten besonders schützenswerte personenbezogene Daten. Jetzt ist IT-Sicherheit nicht gleich Datenschutz, hat allerdings eine große Schnittmenge dazu. Was ich bisher trotzdem gemacht habe, ist im Personalrat, wo ich auch sitze, dass ich da immer dann, wenn es um Arbeitnehmerdatenschutz geht, immer meine Hand hebe und sage, so geht's nicht, Leute. Auch habe ich eine Schnittstelle zu unserer internen Datenschutzbeauftragten aus der Kasse, sodass ich mit ihr also auch immer zusammenarbeite und so in dem Thema eigentlich relativ gut drin bin. Ich habe ein paar Seminare gemacht, die entsprechenden Zertifikate liegen dem Carsten vor, die kann er euch ja nochmal schicken. Und ich habe mir auch schon eine Art Grobkonzept ausgedacht, wie ich mir das Ganze denn so denke in den nächsten Jahren. Ja, wir haben ja auch eine eigene IT, die auch recht groß ist für eine Landes-IT. Da ist natürlich dann auch, glaube ich, auch eine Menge zu tun, weil wir auch viele Systeme am Laufen haben. Hast du denn auch den zeitlichen Rahmen dafür, um das zu betreuen? Ja, ist also so, dass ich auf der Arbeit glücklicherweise, ich hoffe, es hört jetzt kein anderer von der Arbeit zu, der zufällig hier im Raum ist, dass ich also relativ viel Zeit auf der Arbeit habe und dadurch piratenmäßig eigentlich, sagen wir mal, 50% meiner Arbeitszeit mit Piratenzeug verbringe. Also das sollte kein Problem sein. Ja. Ich muss dann halt andere Dinge, die ich mache, ein bisschen zurückschrauben. Aber das ist ja kein Problem. Da muss ich halt Prioritäten setzen. Okay. Vielleicht einmal noch kurz dazu, was ich eigentlich vorhabe, wenn ihr wollt. Also zum einen, also ist es also ein Prozess, der also nicht, also ist kein Projekt, was einmal abgeschlossen ist, sondern ein Prozess, der immer wieder von vorne anfängt. Ich würde am Anfang würde ich einfach eine Ist-Aufnahme machen der relevanten Geschäftsprozesse, die wir so haben. Das heißt, wo werden überall personenbezogene Daten überhaupt verarbeitet? Würde eine Strukturanalyse machen, das heißt alle Applikationen, die es so gibt, die Hardware, die wir haben, die Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, alles quasi aufnehmen. Anschließend würde ich gemeinsam mit der IT-Technik, also Technik NRW und vielleicht auch mit einigen aus dem Vorstand, ich denke, der Jörg Franke ist da vielleicht prädestiniert für, ein Datenschutzkonzept erstellen, also gemeinsam, ich will da nichts vormachen alleine, sondern gemeinsam erarbeiten. Klar liefere ich die Basis, aber zumindest abstimmen mit allen Beteiligten möchte ich das Ganze. Ein Datenschutzaudit möchte ich machen, habe ich übrigens schon mal gemacht bei einigen Dienstleistern von unserer Krankenkasse. Technische und organisatorische Maßnahmen, Paragraph 9 Bundesdatenschutzgesetz. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind die Datenschutzbelehrungen, die momentan der Bastian ja macht auf Bundesebene. Die würde ich ganz gerne auf Landesebene quasi ihm die Arbeit abnehmen, wenn das geht. Und natürlich auch dafür sorgen, dass jeder, der mit personenbezogenen Daten umgeht, dass er zumindest eine Datenschutzverpflichtung unterschreibt. Ja, das ist so grob das Konzept, wofür ich so 3 Jahre anschlage, was so in dem Größenrahmen auch relativ realistisch ist. Ja, für mich klingt das gut. Jo. Jawohl. Für mich auch. Klingt vor allen Dingen durchdacht. Wollen wir das jetzt? Ja. Wollen wir das jetzt mal direkt abstimmen? Ich meine, also ich bin eigentlich relativ überzeugt jetzt. Ja, also ich würde mir schon ganz gerne nochmal die Bewerbung durchlesen und so weiter, nochmal die Zertifikate anschauen, aber ansonsten finde ich das bisher ganz gut, weil es ist eigentlich alles drin, was auch Bastian fordert, aber ich würde mir gerne Bedenkzeit, also zumindest das nochmal durchlesen wollen. Können wir sowas auch per Umlaufbeschluss beschließen? Nein, ja. Nein, sagt der Carsten. Eigentlich ja. Ach so, okay. Vielleicht können wir ja gucken, wenn das dir passt, Alex, dass wir das irgendwie bis Ende der Woche hinter uns gebracht haben, damit ja, klar, wir das dann schön hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Soll ich die Unterlagen einfach mal an Vorstand@ schicken? Nö, wir haben die gerade bekommen. Okay. Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank für die Bewerbung. Hilfst uns da echt ein ganz großes Stück mit. Sie hören von uns. Rufen Alles Sie klar. uns nicht an, wir rufen Sie an. Okay, tschüss. Ciao. Gut, ja, dann ist ja auch dazu alles gesagt soweit, denke ich. Wir gucken dann die Tage mal drüber und machen dann einen kleinen Umlaufbeschluss und damit soll die Sache dann hoffentlich vorerst mal ja, erledigt sein. So, wir haben noch eine Betriebssportmannschaft auf dem Programm stehen. Ja, habe ich draufgeschrieben. Dank Fitz ist die Liquid-Umfrage gestern abgeschlossen. 70% positive Stimmen. Die Beteiligung, ja, könnten wir mal steigern, aber ich glaube, das ist im Moment so der allgemeine Durchschnitt, den wir da erreicht haben. Ich würde ganz gerne von euch jetzt hören, ob ich mit diesem Meinungsbild an dem Projekt weiterarbeiten darf. Ich bin ja dafür. Ich auch. Unbedingt dafür. Ja, natürlich auch, bevor ich jetzt 2 Minuten weg bin. Gut. Ich würde dann jetzt beginnen, nochmal mit dem Verein zu sprechen. Würde schauen, was für uns finanziell am besten als Startzeitpunkt geeignet wäre. Würde an die Basis rangehen, um mal zu gucken, wie viele Leute denn überhaupt Interesse haben, daran regelmäßig teilzunehmen. Und würde dann nochmal mit euch besprechen, ob es dann endgültig Sinn macht, da was zu gründen oder ob dann wir vielleicht irgendwann zur Entscheidung doch kommen sollten, dass es nichts ist, weil die Resonanz zu gering ist. Gut, Schweigen deutlich als Zustimmung. Ja. Dann, wenn das Protokoll dahin im Hintergrund so schön fliegt, können wir direkt zum nächsten Punkt kommen. Den würde ich allerdings abgeben. Ich habe das jetzt nur drauf genommen, damit wir es nicht vergessen. Das wäre dann Gelsenkirchen. Wer möchte, darf. Sind Gelsenkirchen anwesend? Ja. Ja. Okay, ihr euch beiden hatte ich mir eingeladen, ne? Ja. Jawohl. Ich habe leider von vielen anderen eine Absage bekommen heute Abend. Ich möchte euch bitten, und vielleicht das geht auch an die anderen, gut, da ist natürlich jetzt die Rede auch nicht mehr so ganz, wir haben uns nochmal einen rechtlichen Rat eingeholt und würden jetzt auch gerne das noch durchführen und möchten euch bitten, jetzt erstmal so ein bisschen noch ruhig zu bleiben. Ist das in euer Sinne? Wenn mir einer sagt, worum es überhaupt geht. Wir haben noch Gelsenkirchner hier unter den Zuhörern. Vielleicht wäre es gut, den Dirty Jones nach oben zu bitten und den Hartmut Klein nach oben zu bitten. Ja, also ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also ihr habt ja alle mitgekriegt, dass es da ein bisschen Ärger gegeben hat in Gelsenkirchen. Wir möchten das jetzt nicht mehr irgendwie mit einzelnen Grüppchen besprechen, sondern wollten das eigentlich in der Gesamtheit besprechen. Das hat jetzt leider auch nicht so ganz geklappt. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben uns rechtlichen Rat eingeholt. Wir werden euch jetzt demnächst nochmal schriftlich was zukommen lassen. Und ich persönlich möchte euch bitten, dass ihr normal euer Ding macht, ohne dass ihr, also es gibt ja 2 Gruppen in Gelsenkirchen, die 2 Arbeitskreise, die da gegründet wurden unter unserer Moderation. Und wir möchten euch bitten, dass diese beiden Arbeitskreise jetzt erstmal für sich bleiben. Wir sind gerade dabei, einen Beauftragten für Mediation zu suchen. Den würden wir euch gerne zur Seite stellen, wenn euch das recht ist. Und dass ihr vielleicht so lange es schafft, dass nichts mehr hochkocht. Nichts dagegen zu sagen. Ich habe da kein Problem mit. Seid ihr jetzt vom AK Glück auf eigentlich? Ja, ja, wir sind die Schluckauf-Brüder. Ja, ich auch. Ja, gut. Also ich würde euch gerne darum bitten, dass ihr, wenn möglich, Leute aus euren Protokollen rausnehmt, die nicht in eurem AK sind, also auch wenn sie abwesend sind, einfach nur, um dann weniger Differenzen zu verursachen. Sozusagen als vorbeugende Maßnahme, bitte. Und auch als nachträgliche Maßnahme für das letzte Protokoll. Ja, bitte tragt ausschließlich die Leute ein, die da waren und die AK-Mitglieder, die abwesend sind, könnt ihr eintragen. Aber interessierte Bürger oder andere Nichtmitglieder des Arbeitskreises, die dann nicht anwesend sind, einfach nicht im Protokoll aufführen, weil die müssen auch gar nicht aufgeführt werden, weil sonst müssten wir ja letztendlich 82 Millionen Leute aufführen. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja, bitte. Bitte. Das war auch nicht dauerhaft angedacht, sondern nur einmalig. Wenn sie also das zweite Mal nicht mehr erschienen wären, wären sie automatisch runtergenommen worden. Das war nur für uns eine Hilfe im Prinzip. Wer war letzte Mal da? Dann waren sie nicht wieder anwesend, ja, wie jetzt aufgefüllt, und beim nächsten Mal nicht anwesend, werden sie auch gar nicht mehr aufgetaucht. Das sollte also kein Dauerzustand werden. Ja, ist auf jeden Fall verständlich, aber es scheint ein Problem damit zu geben, dass die Leute sich auf diesem Protokoll wiederfinden. Und darum wäre es sehr freundlich, wenn ihr sie bitte runternehmt und dann auch zukünftig nicht mehr aufführt. Kein Problem, daran soll es nicht scheitern. Das ist ja schon mal eine gute Basis. Ja, und ansonsten scheitert die Aussprache jetzt sozusagen an der Abwesenheit der anderen Gruppe. Zwei von denen sind ja da. Gibt es denn von eurer Seite, also würdet ihr beiden euch da auch dran halten, dass ihr jetzt erstmal ich sag jetzt mal ganz blöd, in eurer Ecke bleibt, in eurer Ringecke bleibt und abwartet, bis wir den Mediator haben, den wir euch dahin schicken können? Also von unserer Seite mal generell Folgendes, wir haben uns immer rausgehalten und haben uns in unsere Ecke gesetzt. Und von unserer Seite gab es da keinerlei Drang, irgendwo und irgendwie und irgendetwas zu forcieren. Und deswegen wird sich das auch in der Zukunft nicht ändern, ob auch bis der Mediator da ist. Also wir sind da ganz zufrieden mit uns selbst und wir machen da unsere Arbeit im Arbeitskreis. Und die soll man uns einfach nur machen lassen, das ist alles. Keiner hat irgendwie gegen die Arbeit im Arbeitskreis geschlossen, darum ging es überhaupt nicht. Möchtest du noch mehr dazu sagen? Nein. Finde ich schade. Ich finde das auch recht mager. Tja, werdet ihr mit leben müssen, glaube ich. Ich habe ganz klar und deutlich dem Vorstand mitgeteilt, dass ich über diese Thematik sicherlich nicht irgendwie irgendwo im Internet diskutieren werde. Das können wir face-to-face machen, weil ich habe es auch ganz gerne, wenn die Leute mir gegenüber sitzen und mir ins Gesicht schauen und nicht irgendwie anonym hier im Internet rumeiern. Aber über die Liste machst du es ja auch. Ich habe schon lange nichts über die Liste geschrieben und wenn ich geschrieben habe, habe ich mich nur gegen Vorwürfe verteidigt, die so nicht richtig waren. Gut, brauchen wir glaube ich nicht weiter poolen. Wir lassen euch da, wie gesagt, jetzt demnächst noch was ein Schriftstück zukommen und kümmern uns darum, dass wir einen Mediator rankriegen. Okay. Dann danke ich euch, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Nicht so lange. Danke sehr. Immerhin schon mal ein guter erster Ansatz. Ja, dann springen wir einfach mal weiter im Programm und der Fitz hat jetzt einiges auf dem Programm stehen. Eine Sache noch kurz. Hat nichts mit dem Thema zu tun, nur Gelsenkirchen hat damit zu tun. Der Thomas, der ausgetreten war, hatte mich gebeten, noch Einladungen per Post zu verschicken. Ich habe das jetzt trotz dieses Austritts gemacht, wollte euch nur informieren, es sind jetzt sämtliche Gelsener Kirchener Piraten entweder per Mail oder Post eingeladen für eure KMV. Jetzt gehen wir weiter. Gut, dann sind wir ja schon beim Thema AG Mediation bzw. Mediationsbeauftragter. Wir hatten bei der letzten Sitzung beschlossen, dass wir eine AG Mediation gründen möchten. In der Diskussion, in der nachfolgenden, stellte sich dann raus, dass wir eigentlich einen Mediationsbeauftragten haben möchten. Daraufhin habe ich eine Ausschreibung gemacht. Da gibt es auch schon einige Bewerber. Mir ist dann so zwischendurch mal das Lichtlein aufgegangen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, wenn wir zwei Mediationsbeauftragte hätten. Falls einer involviert ist, muss der andere halt eben die Mediation übernehmen beziehungsweise das Team zusammenstellen. Und was mir weiterhin aufgefallen ist, ist, dass ich schlicht und ergreifend vergessen habe, ein Ende der Ausschreibung festzulegen. Da wir jetzt schon, ich weiß gar nicht wie viele, 10 oder so Bewerbungen haben, möchte ich das gerne beenden. Ja. Ich finde deinen ersten Vorschlag sehr gut, also dass man zwei Mediatoren hat, weil ich auch immer dafür bin, dass man noch jemanden hat, mit dem man sich über die jeweiligen Fälle austauschen kann, um sich da ein bisschen rückzuversichern und auch damit halt die emotionale Belastung nicht nur auf einer Person liegt. Du hast gesagt, wir haben 10 Bewerbungen, ne? Ja, irgendwie sowas, ich müsste ich nochmal durchzählen. Also wir haben mehr als eine Handvoll. Ja. Was spricht denn dagegen, dieses Mediationsding als Team oder Pool aufzubauen mit zwei Koordinatoren? Weil ich glaube, der Verschleiß dürfte bei uns relativ hoch sein. Genau das habe ich mir eigentlich angedacht, dass im Grunde genommen wir zwei Leute beauftragen jetzt. Also das ist jetzt so mein Plan. Wir beauftragen zwei Leute und die stellen ein Team zusammen. Und da können sie ja durchaus, da sie ja sowieso Datenschutzerklärungen und so weiter machen müssen, auf diese anderen Bewerber zugreifen. Jo, das finde ich gut. Ja, je mehr, desto besser. Carsten? Ich sage, je mehr, desto besser, weil ich bin ganz ehrlich, wir haben einige Krisenherde, und die müssen auch relativ schnell besucht werden, weil sonst läuft das eine oder andere aus dem Ruder. Und da wäre einer oder zwei sowieso überfordert, denke ich mal. Und die Fluktuation kennen wir ja bei uns. Chrissy. Dafür. Das ist ja, genau klingt so. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch überlegen, wie wir die zwei Koordinatoren auswählen aus der Liste. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt sowieso schon die Liste intern, dann können wir das ganz normal über einen Umlaufbeschluss machen und die beiden mit den meisten Zustimmungen oder beziehungsweise halt eben eine Personenwahl, also wie auch immer. Und die beiden mit der meisten Zustimmung werden es dann. Ich habe ja sämtliche Unterlagen von den Bewerbungen damit reingepastet, auch wenn jemand einen Anhang geschickt hat oder so. Und von daher liegt ja eigentlich alles vor. Ja, dann sollten wir vielleicht bis zum Ende des Wochenendes da jeder über diese Tickets oder über dieses Ticket drüber geschaut haben und sich da ein Bild verschafft haben. Das Ende des was? Ich konnte dich nicht verstehen. Ende Sonntag, Ende Woche, Wochenende. Genau, Ende des Wochenendes, also bis zum Ende des zweiten. Packst du trotzdem nur die Ticketnummer ins Protokoll rein? Klar doch. Danke. Hast du sie gerade, sonst muss ich nachgucken. Ich hab. Gut. Ja, also diese Woche zu einer Lösung zu kommen, finde ich da sehr gut. Würde ich auch befürworten. Und dann schauen wir mal. Okay, gibt es noch Themen, Aussprache zu diesem Thema? Anscheinend nicht. Dann würde ich mit deiner Erlaubnis, Daniel, zum nächsten überspringen. Wie nein? Nein. Ja gut, dann nicht. Das wollte er jetzt einfach mal sagen. Er will nur seine Macht ausspielen. Genau, ich bin ein machtbesessenes, fieses Monster. Ja, bitte, möge der Herr fortfahren. Ach, vielen Dank. So, Thema Liquid Feedback. Wie man in dieser Liquid Feedback-Initiative, die ich da verlinkt habe, sehen kann, steht eigentlich 2.0 an. Ich weiß gar nicht, inwieweit die gereift ist. Die ist jetzt gerade eingefroren. Da gibt es irgendwie einen ganzen Batzen Unterstützer. 86 Unterstützer für Liquid Feedback 2.0 jetzt. Das heißt, wir könnten eigentlich umstellen und dem Arndt sagen, dass wir das okay geben. Da müssen wir jetzt einen Antrag draus machen, oder? Kann der Arndt auch mal eben entsprechend hochkommen, weil er ist ja da. Weil er hatte mir irgendwie heute gesagt, dass wir bitte auf das Ergebnis warten sollen. Aber wenn du sagst, eingefroren, sind wir schon im Status danach, oder? Nee, wir sind vor der Abstimmung. Wir sind vor der Abstimmung. Genau, und Arndt hatte gebeten, die Abstimmung abzuwarten. Richtig, Arndt? Ja, und ich finde, dass Liquid da selbst entscheiden soll. Ich sag mal, wenn die Abstimmung, sag ich mal, jetzt auf Ablehnung geht und ihr sagt hier dafür, was machen wir dann? Okay. Also die paar Tage haben wir, glaube ich, noch. Jetzt haben wir so lange gewartet. Und wie ich von Acid weiß, sobald er die Entscheidung hat, ist es ruckzuck umgestellt. Das ist gar kein Problem dann. Dann möchte ich jetzt was empfehlen. Und zwar machen wir jetzt mal ein Experiment, ganz neu. Ich möchte empfehlen, dass wir beschließen, der Abstimmung dieses Themas unverzüglich zu folgen. Oh ja, da beschließe ich mit. Das finde ich gut, ja. Ja, bin dabei. Was ist denn die Sanktion für den Ad, wenn das nicht umgesetzt wird? Ja, aber echt. Acid wird gegrillt. Also Acid, nicht Ad, okay. Weil unverzüglich heißt sofort. Nein, unverzüglich heißt, ohne dass man sich durch andere Sachen aufhalten lässt. Genau, ohne dass wir nochmal einen Umlaufbeschluss machen oder sowas, sondern dass wir halt eben sagen, so, die Abstimmung ist beendet und das machen wir jetzt. Sobald er fertig ist, werde ich ihn so lange nerven, bis er umstellt. Keine Sorge. Ach, ich weiß nicht. Nee, bin ich nicht für. Sondern? Behalter. Ja, also ich meine, als Vorstand sind wir ja ähnlich Abgeordneten, zumindest uns und auch dem Landesverband verpflichtet. Und ich möchte schon mit einer klaren Entscheidung, die natürlich auch im Hinblick auf das Abstimmungsergebnis oder das Meinungsbild berücksichtigt auch. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher dafür, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe und die nicht irgendwie outsource. Ich kann das ein bisschen unterstützen, weil ich habe ja eben auch euch nochmal gefragt, letztendlich mit diesem Betriebssport, ob wir es weitermachen, ob ich das weitermachen darf. Ich hätte sonst auch sagen können, oh cool, 70%. Ja, ich melde mich dann, wenn die Mannschaft steht. Okay, also wenn abgestimmt ist, dann machen wir dann einen Umlaufbeschluss und dann beschließen wir das dann. Genau. Ist denn dann auch der Landesverband Betreiber dieser Instanz? Also im Moment ist es ja eigentlich die AG Liquid. Ja, ich das ist ja direkt der nächste Punkt, den ich da noch drunter als Anregung habe. Nämlich, dass wir eine eigene Instanz auf unserer Hardware aufsetzen. Aber ich weiß nicht, wie weit die IT dazu jetzt in der Lage ist. In der Lage schon. Wozu? Soll ja eigentlich sowieso, die Länder sollen irgendwann integriert werden in das Bundessystem, was ich sowieso am sinnvollsten halte. Da gibt es halt nur halt große Umstellungen wegen der Akkreditierung und so. Das wird ein bisschen dauern, deswegen haben wir ja die erstmal noch. Sehe ich wie Arndt. Also ja, wir können mit dieser jetzt arbeiten, wir können die Sachen da entwickeln, wir können Schulungen machen und so ein Rummel, aber im Endeffekt wäre ich auch dafür, dass es irgendwann im Bund landet und da eine Untergruppierung ist, was die sauberste Lösung ist. Und da soll es ja auch hingehen. Ja, aber stopp mal, können wir denn dann Untergruppierungen für die Kreisverbände machen? Natürlich, die Untergruppierung kannst du in Untergruppierung machen. Jo, Dog. Ich sag mal das, was Arndt sagt. Ja, und was war jetzt die Frage? Gehört das AG Liquid oder nicht oder wie? Hä? Ich habe die Frage nicht verstanden. Also um mal kurz dazwischen zu grätschen, du wolltest auch eine Beauftragung haben. Ich persönlich würde empfehlen, diese Beauftragung dem Ahn zu übertragen. Ja, gerne. Ja. Inoffiziell mache ich ja eh schon. Ich bin ja auch der Liquid Quitecode-Verteiler und. Nee, dann nicht inoffiziell. Du hast eine Beauftragung auf jeden Fall zu einer Vorstandszeit bekommen, wo ich dabei war. Das machst du nicht inoffiziell. Naja, ja, 2010 war das. Stimmt. Oh gut, dann sollten wir das auf dem Vorstandsblog unter Beauftragung vielleicht mal notieren. Das ist doch schon irgendwo, nein, nicht unter Beauftragung, sondern unter Ansprechpartner notiert. Egal. Ja, dann ist ja jetzt hier alles abgefackelt. Also wir werden uns nach Abstimmungsende der Initiative nochmal einen Umlaufbeschluss machen. Ich werde mein Verhalten da ans Liquid anpassen und ja, genau. Dann darf ich wieder an Daniel übergeben. Sind wir schon durch? Ach so, wegen der Form und so. Ja, bitte mach mal weiter, Fitz. Danke. Es geht um den Aufstellungsparteitag. Wir haben letztes Mal besprochen, dass ich dazu eine Einladung formuliere und wir haben auch besprochen, dass ich dann Alex Formular benutze. Und irgendwie habe ich den Alex dann nicht mehr so ganz erreichen können, weil ich würde gerne wissen, wohin zur Hölle schickt das Formular überhaupt seine Daten? In der Datenbank. Cool. Und welche? Die auf diesem Server liegt. Was willst du an die Daten ran? Ja, also ich meine, wenn ich schon irgendwie so eine Einladung oder beziehungsweise so einen Aufruf mache, dann möchte ich auch ab und zu mal reingucken. Okay, stelle ich dir zur Verfügung. Mache ich morgen, ja? Okay, dann können wir das ja einfach, dann kann ich das ja einfach mal aufrufen. Sobald ich das habe, mache ich dann den Aufruf. Umlaufbeschlüsse, die keinem Datenschutz unterlegen. Ja, das ist eine Anregung von mir. Daniel, darf ich das machen? Ausnahmsweise. Cool. Ja, aber du fragst jetzt nicht immer nach. Der Gag war jetzt einmal nett, aber. Okay. Umgang mit Umlaufbeschlüssen, die keinem Datenschutz unterliegen. Ich weiß, das hat sich so ein bisschen eingebürgert hier, aber im RT gehen so manche Umlaufbeschlüsse doch reichlich zäh vom Abstimmverhalten her. Und da wollte ich gerne anmerken, dass wir vielleicht Umlaufbeschlüsse, die keine datenschutzrelevanten Inhalte haben, dass wir die vielleicht irgendwo öffentlich abstimmen. Ich weiß, dass Carsten da jetzt schon was ins Verwaltungstool einbaut für Finanzanträge. Kann man das eventuell irgendwie kombinieren? Oh. Lass mich erstmal die Finanzen machen. Nicht so viel. Nein, die Frage ist ja, viele Umlaufschlüsse sind halt mit Daten behaftet. Wo willst du die ganze ziehen? Also personenbezogene Daten, wo Name steht und Telefonnummer steht, die dann nicht. Ja, genau. Die können wir doch, wir haben doch auf der Vorstandsseite im Wiki einen Bereich Umlaufbeschlüsse. Da veröffentlicht Claudia doch die bereits abgestimmten. Da kannst du doch auch ganz locker die reintun, die keine Daten haben. Okay, und dann können wir die da abstimmen. Ja, da müsste man nur noch vielleicht netterweise, ja, da stimmt, Ticket haben wir, dann nur der Hinweis, dieser Umlaufbeschluss befindet sich im Wiki oder irgend sowas und so ein Link dann dahin. Ja, genau, und dann können die Leute, die es eingereicht haben, das sehen, ob da schon was, ob es da schon ein Ergebnis gibt. Und wenn nicht, können sie uns nochmal anpieksen. Heißt das, dass ich jetzt in beiden Systemen abstimmen muss? Also im RT? Nein, nein, nein. Wir bleiben im RT. Aber auch unabgestimmte Anträge werden schon im Wiki veröffentlicht. Hä? Einfach nur so als Bestätigung. Die sind da. Wir beschäftigen uns gerade damit, aber die sind noch nicht fertig. Es geht einfach darum, dass Leute, die einen Antrag stellen, das ist irgendwie eine schwarze Box. Da schmeißt man was rein und wartet ab, ob irgendwas passiert. Und man sieht aber nicht, ob irgendwas passiert oder dass überhaupt irgendwas passiert ist. Nein, für mich jetzt einfach zum Verständnis vom Ablauf her. Das hieße doch dann, sobald ein Antrag, der nichts Personenbezogenes enthält, in der Queue Umlaufbeschlüsse auftaucht, kopiere ich den dann in die Vorstandsseite vom Wiki rein, ihr stimmt den ab und ich übertrage dann anschließend das Abstimmungsergebnis. Genau. Boah, sollen wir uns nicht einfach schneller daran machen, die Umlaufbeschlüsse auch wirklich zu beschließen? Also einfach mehr Mühe, ein bisschen mehr Mühe geben. Also jetzt, ob er jetzt da in den in Tracker reingehen und da halt reingucken oder alternativ eine andere Seite ansurfen müssen oder so, das ändert ja eigentlich im Grunde nichts. Da muss ich jetzt auch mal mit euch meckern, weil ich hatte euch ein paar Mal angeschrieben, die und die Tickets sind noch offen. Ja, da hat sie so recht. Sie hat uns ermahnt. Ja, und genau das passiert immer öfter. Naja, wir können alternativ, wenn Claudia das zulässt, sie quasi bitten, uns alle 2 Tage mal daran zu erinnern, was noch ansteht, wenn sie es zeitlich schafft. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich habe es auch geschafft, dir jeden Tag auf die Füße zu treten wegen deinem Tätigkeitsbericht. Ja, ich habe den dann auch abgegeben, hey. Ja, aber dennoch, ich als Antragsteller würde gerne wissen, was ist mit meinem Antrag. Weil die Leute machen dann nämlich auch nochmal Druck. Ja, das ist richtig. Für mich ist es doppelte und dreifache Arbeit. Ja, A, das und B, also wenn wir schauen, wie die letzten beiden Anträge, die wir jetzt im Vorstand ein bisschen mehr diskutiert haben, immer wieder hin und her in den Abstimmungsergebnissen kamen, finde ich das eigentlich nicht richtig. Also ich glaube, wir sollten ohne Druck von außen auch eine Entscheidung treffen können und da ist, auch wenn du es jetzt Blackbox nimmst, das Verfahren einfach besser. Okay, also was ich vorschlagen könnte, so als Kompromiss, ein Angebot von mir, ich sehe ja, wenn die Sachen in den Umlaufbeschlüssen auftauchen, dass ich den Antragsteller dann anschreibe, nach Motto, pass auf, dein Antrag wird aktuell behandelt und im Normalfall, wenn einer nicht durch abgestimmt wird, nehme ich dann eh mit auf die nächste Tagesordnung. Dankeschön, das war genau das, was ich sagen wollte. Ja, also Alex hat noch einen wichtigen Punkt genannt. Das ist Blut muss fließen, der Antrag. Der wäre normalerweise durch gewesen. Zweimal. Einmal, ich habe ihn zu spät realisiert, dann wäre ich die 5. Stimme gewesen. Dann hat Alex geschrieben, dann schwankt es wieder zurück auf Ablehnung. Dann hatte ich nochmal geschrieben, dann waren wir bei Pari und Alex hat nichts mehr bewirkt beim letzten Mal. Also das heißt, er wäre wahrscheinlich durchgegangen, wenn wir ihn dort sofort veröffentlicht hätten. Und weil Claudia ist sehr, sehr schnell, sie veröffentlicht die einfach, dann ist natürlich auch richtig, weil wir waren durch damit. Ja, deswegen, wenn wir dem Antragsteller eben mitteilen, so das Ding befindet sich jetzt in der Abstimmung, so dann weiß der Antragsteller schon mal auf jeden Fall, okay, da passiert was. So, und dann, wenn es dann eben 2 Tage oder so dauert, wenn wir da eventuell nochmal diskutieren müssen, okay, und dann haben wir dann auch irgendwann eine Antwort. Und vielleicht von mir noch ein Vorschlag, wenn ihr mit der Abstimmung und Diskussion durch seid, dass ihr einfach noch für mich einen Cut oder ein Closed oder sonst was dahinter setzt, dann weiß ich, okay, das ist wirklich so weit, dass ich es veröffentlichen kann. Ja, auch guter Einwand, ja. Ist da Meinung im Publikum? Ihr könnt ja im RT den Besitzer des Tickets wechseln, dann würde er mitkriegen, was wer wann was wo abstimmt, dann würde er auch die einzelnen Antworten mitkriegen. Ja, aber nur, wenn er für den RT freigeschaltet ist. Eben, nicht jeder hat einen RT-Account, das geht nicht. Ja, aber wir haben den Self-Service nicht offen. Nee, jeder kann auch eine Mail schreiben zum Ticket. Ja, aber du siehst nicht den Status des Tickets, also den Bearbeitungsstand und die ganzen Kommentare da drin. Ja, dann und, machst du halt eine Antwort drauf, das meine ich ja. Dann kriegt ihr die ganzen Antworten. Die seht ihr ja auch untereinander. Ja, dann würde weiß ich nicht. Das, darum ging es doch, glaube ich, dass derjenige, der einen Antrag eingebracht hat, sieht, wie weit bin ich. Und wenn er die einzelnen Antworten drauf sieht, dann weiß er, wie weit das ist. Ja, aber ich möchte eigentlich schon, dass der Vorstand, wenn er einen Antrag bekommt, auch darüber diskutieren kann und Argumente austauschen kann. Und das ist mir eigentlich ziemlich wichtig. Man kann ja auch mal seine Meinung bezüglich irgendwas ändern. Dann macht man aus einer, weiß ich nicht, vielleicht auch schnellen Überlegungen, stimmt man dann erstmal dafür, dann kommt ein relativ plausibles Argument dann dagegen, dann ändert man das vielleicht dann doch nochmal irgendwie und also ich sehe es ja auch wie Alex, dass man da doch lieber ungestört und frei auch einfach wirklich drüber diskutieren sollten. Ich sehe es wie Alex. Ja, mir. Wenn ich einen Prozess sehen würde von meinem, das heißt, du änderst deinen, fände ich das auch okay. Also ich finde das immer klasse, wenn ich weiß, warum die Entscheidung so ist. Und das würde ich als Antragsteller eben auch gern sehen. Also mir fehlt da die Transparenz, aber das habe ich, glaube ich, von Anfang an bei dem System schon gesagt. Du musst nur den ganzen Verlauf mit kopieren. Wird ein bisschen länger dann, aber kann man machen. Das macht ihr dann aber bitte selber. Kann man nicht sowas wie eine Ampel einführen? So von grün der Antrag mit der Ticketnummer, so dass auch keine Datenrechtsschutzbedingungen da verletzt werden, sondern nur die Ticketnummer nehmen und auf grün setzen, wenn das Ding durch ist, auf gelb, wenn halt der ganze Vorstand sich noch nicht gemeldet hat, nur einzelne Leute sich darüber diskutiert haben und auf rot, wenn er abgelehnt worden ist. Meinst du jetzt im Wiki? Egal wo, nur das Ticket, eine Ampel und ob schon 7 Leute über den Vorstand oder 9 Leute vom Vorstand darüber abgestimmt haben. So dass die selber wissen für sich, aha, da habe ich schon mal nachgeguckt und können auch weiter diskutieren. Zwar nicht mit dem Namen, wer es war, sondern halt einer von den 7 oder wie auch immer oder 9. Das müssen auch nicht zwangsläufig alle abstimmen, das ist dann auch wieder so ein bisschen. aber mach mal, damit wir hier mal zu einem Punkt einfach irgendwie kommen. Wir haben das ja jetzt erstmal öffentlich angemahnt. Das heißt, zumindest in der nächsten Zeit werden sicherlich einige von uns da ein bisschen mehr drauf achten. Ich habe es ja auch leider ein bisschen geschlampt in der letzten Zeit. Das mit diesem Abschluss und Status ist ja auch schon mal eine ganz gute Idee, damit, das weiß wenigstens Claudia, so wann es irgendwie durch ist. Haben wir denn eigentlich offiziell eine Regel dafür, wie lang so ein Umbauverschluss in der Beschließungsphase sein soll, ist? Es gab mal bei der alten Geschäftsordnung diesen Vorschlag, aber den haben wir jetzt nicht mehr übernommen. Weil der war wirkungslos. Na gut, okay, dann brauchen wir darüber gar nicht mehr reden. Okay, aber was spricht denn dagegen? Das, was Claudia vorgeschlagen hat, wenn sie den einen Antrag in den Umlauf bringt, dass dann eben eine Rückmeldung an den Antragsteller geht, dein Antrag befindet sich jetzt in der Abstimmung. Ja, also das kann man bestimmt machen, das könnte man auch im RT automatisieren, wenn also die meisten Anträge, also eigentlich alle Anträge kommen ja an Vorstand@ und wir können das ja machen, wenn ein Antrag in die Queue-Umlaufbeschlüsse verschoben wird, dass der Antragsteller informiert wird, dass der Antrag jetzt im Umlauf ist. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Darf ich mal eben ganz kurz, da kam gerade an den Baum eine Frage, ob es nicht primär um die zeitnahe Veröffentlichung geht. Ich stell die Umlaufbeschlüsse sofort ins Wiki, wenn die durch sind. Daran liegt das nicht. Es liegt nicht an mir, nicht an der Veröffentlichung. Ja, an uns. Dass wir so schlampig sind und so langsam teilweise. Schlampig also, nicht, aber vielleicht langsam. Schlampig beim drüber gucken, was noch auf ist. Das liegt aber auch mit daran, dass da auch immer noch über 200 Anträge offen sind oder beziehungsweise über 200 Tickets. Ja, falls nächsten Samstag ist schon wieder reserviert, dann halbiere ich das wieder. Also ich habe heute einfach mal spaßeshalber alles, wo schon 3 Monate nicht mehr drauf geantwortet ist, in den Vorstand alt geschoben. Dann ist es nicht weg, der Zustand nicht geändert, aber es ist aus dem Weg. Dann schieb's dir wieder zurück übermorgen, aber ist jetzt ein anderes Thema. Warte, Fitz, du weißt, dass auf Vorstand Alt auch noch andere Zugriff haben, ne? Vorstand ja, Alt ist, ja. Ist dafür da, Kommunikation und Übergabe. Ja, okay, dann können es die lesen, die es geschrieben haben. Wie gesagt, 4 Monate zurück. Okay. Also, lassen wir das jetzt so halb offen hier stehen? Legen wir uns jetzt noch gezielt auf irgendwas fest, oder? Vorschlag. Wir machen uns Gedanken drüber. Ja gut, okay, ich hätte sonst noch einen anderen Vorschlag gehabt, aber ist okay. Wollte dich nicht abwürgen. Wirk ruhig. Nein, was ich sonst noch machen könnte, wenn ich sehe, dass sich das ein Antrag neu im Umlauf erscheint, dass ich den mit Ticketnummer und Titel ins Wiki schon mal reinkopiere soweit und beim Antragsstatus dann in Bearbeitung oder in Abstimmung reinschreibe. Das ist dann keine zusätzliche Arbeit, weil früher oder später muss ich ihn eh rüber kopieren. Ich würde mich jetzt nur weigern, permanent irgendwelche Zwischenstände darüber zu kopieren. Ja, das ist okay. Finde ich auch gut, danke. Ja. Und ich werde euch alle 2 Tage auf die Füße treten. Ja, super. Ich glaube, das brauchen wir auch. Frag Carsten, ich kann da sehr nervtötend sein. Ach, Quatsch. Ich geb dir immer nur das Gefühl, dass du nervtötend bist. In Wirklichkeit ist das ganz toll, jeden Tag angerufen zu werden oder beschrieben zu werden. Okay, kannst du haben. Bin ich froh, dass ich doch kein Parteihandy habe. Ich habe hier noch so ein altes Modem. Das kann ich noch programmieren und das ruft dich dann regelmäßig an. Ach ja, ist super. Ich hab lautlos. So, Fitz, Kinderbetreuung. Jo. Also ich habe am Wochenende auf dem kommunalpolitischen Barcamp mit dem, Matthias Bock gesprochen. Der ist ja auch jetzt hier gerade. Und ja, magst du selber erzählen? Das ist wohl nicht der Fall. Das klappt irgendwie nicht so, oder? Du musst nur die Sprechentaste finden. Einfach mit beiden Händen ganz auf der Tastatur rumpatschen. Ja, und gleichzeitig maximal laut ins Mikro schreien. Sollen wir das vielleicht übernehmen für das How to Mumble? Gut, egal. Ich fange schon mal einfach an. Also der Marbo hat gesagt, dass der Bund für den BPT in Bochum kein Budget für die Kinderbetreuung bereitstellen möchte. Deshalb möchte ich anregen, weil ich das eigentlich relativ wichtig finde. Nee, mach weiter. Okay. Weil ich das eigentlich relativ wichtig finde, dass da angeboten wird, weil auch viele Leute aus mit Kindern irgendwie, dass sie die Möglichkeit haben, irgendwie da anzureisen. Ob wir das eventuell übernehmen können, dass wir da was organisieren. Das muss man ja noch nicht mal irgendwie zahlenmäßig machen. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich so organisiert, dass irgendwie befreundete Freunde, die mit Kindern gut umgehen können, da einfach mal zusagen und vorbeikommen und sich um Kinder kümmern. Jo, finde ich gut. Allgemeiner Aufruf. Klaus wird immer schlechter zu verstehen, je länger die Vorstandssitzung geht. Echt? Ist das so? Ja, du hackst total krass ab. Dann lädt sich dein Rechner irgendwie auf. Gut. Also, sollen wir das tun? Sollen wir da vielleicht schon mal dem lokalen Orga-Team die Zusage geben, wir kümmern uns um Kinderbetreuung, egal wie. Bin dafür. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich hätte da auch schon jemanden Interessierten. Können wir zusagen, bitte, dass das auf jeden Fall stattfinden wird? Zur Not nehmen wir Geld in die Hand. Ich fange jetzt gar nicht erst wieder an, Bufo und so. Ich finde es halt scheiße, das kann nicht sein. Selbst auf unserem Landesparteitag haben wir eine Kinderbetreuung, die ist auch rege genutzt worden. Und ich habe keinerlei Verständnis mehr für diese Art der Vorgehensweise. Und ich will, dass wir das dann halt auf die Beine stellen, wenn die obere Instanz nicht in der Lage ist, auf allen Ebenen irgendwie was Vernünftiges auf die Beine zu kriegen. Also mich kotzt es mittlerweile echt an. Also ich würde das auch von Landesseite notfalls finanziell unterstützen, wenn es nicht anders geht. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ja, und ich möchte, dass da ganz groß steht, dass das vom Landesverband NRW organisiert wurde, weil der Bundesvorstand da keinen Bock drauf hatte. Ja, richtig, auf jeden Fall. Ein BPT ohne Kinderbetreuung geht gar nicht. Aber nicht die Kinder gegen die Eltern ausspielen, gell? Verstehe ich nicht. Ach, egal. So, ich bringe jetzt mal ein bisschen Zug rein, da das ja erstmal auch geklärt ist soweit, hoffe ich. Also, wenn nicht, bitte jetzt schreien. Okay, ich darf also in diese lokale BPT-Orga-Runde zurückgehen und darf verkünden, dass NRW in welcher Form auch immer sich um die Kinderbetreuung kümmern wird. Ja. Ja. Ja. Ja. Yep. Auf jeden Fall. Vielen Dank. So, das nächste überlese ich erstmal, weil da dran steht, falls zu viel Zeit. Ja. Da komme ich zu mir und ich habe einfach nur so das kleine Wörtchen GO. Haben wir da nicht schon was zu machen da? Die haben wir doch letztes Mal abgestimmt. Haben wir das echt? Haben wir wirklich. Ja, habt ihr. Ja, ach, haben wir. Ich kam eine Ecke zu spät, kann auch sein, dass ich schon verpasst habe. Ich hätte euch hast nicht du gehen lassen, wenn wir das nicht getan hätten. Okay, dann, ja, dann bin ich durch. Daniel? Ja? Das lässt erkennen, wie aufmerksam du die Protokolle liest. Ich habe nicht damit gerechnet, irgendwas verpasst zu haben, weil es nicht eine Viertelstunde nur war, aber man mag es mir ankreiden, dass ich das, ja. Entschuldigung, konnte ich mir nicht verkneifen. Nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich hab's verdient. Soll ich zu meinen Punkten kommen? Streich halt raus, oder? Ja, bitte, Christi, mach du da weiter. Okay, also ich habe heute mit Achim Müller ein bisschen hin und her gemailt. Das ist ja unser aktueller Pressesprecher. Und er regt an, dass Uwe Stein und Engelbert Hagemeyer seine offizielle Unterstützung werden. Zuvor war das der Daniel Düngel, aber der ist ja aus zeitlichen Gründen, also dadurch, dass er eben in der Fraktion ist, nicht mehr in der Lage, das alles so zu machen und den Achim so zu unterstützen. Der würde auch gerne aus Zipgate rausgenommen werden. Und ich würde gerne von euch wissen, ob das für euch okay ist, dass wir Uwe Stein und Engelbert Hagemeyer dann als Unterstützung anerkennen und würde dann ihre Telefonnummern auch mit ins Zipgate einfügen und Daniel dann rausholen. Dafür. Jetzt muss der Daniel eigentlich alle Leute von oben nach unten fragen, ob sie dafür oder dagegen sind, außer sie haben noch etwas dazu zu sagen. Wer ist denn dagegen? Entschuldigung, ich war gerade kurz auf Toilette, aber ich hätte eine Anmerkung dazu. Ja, bitte. Können wir nicht mal vernünftige Leute mit Nicknames arbeiten? Ich kenne die nicht. Das wäre meine Sache auch gewesen. Ich hätte mich jetzt nämlich enthalten, weil ich mit den Namen einfach nichts anzufangen weiß. Also der Uwe Stein ist der Mitkrieger. Ach, okay. Dann siehst du, damit kann ich arbeiten. Na also. Wer der Engelbert Hagemeyer jetzt als Nickname ist, weiß ich nicht. Ich fühle mich diskriminiert. Ich trete unter Klarnamen auf. Und jetzt? Ja, dann ich musst auch du bitte austreten. Tschüss. Ja, ich muss schon lange austreten, aber das bringt uns ja nicht vorwärts. Also Carsten hat Goody als Namen und Hammer an sich ist ja schon quasi ein Nick. Also wer Engelbert Hagemeyer jetzt ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber der Achim hat sich ihm gewünscht. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Engelbert herbei. Aber das war's doch schon der andere. Gut, also ich bin dann dafür. Ja, wenn der Achim halt zu viel dann kommt. Also, dann frage ich nochmal, ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? Ich enthalte mich. Jemand sagt, Timur sei Engelbert? Das ist Radbert. Dann behaupte ich mal, dass der Rest dafür ist und wir das so angenommen haben. Bitte, Christi, weiter. Das freut mich. Okay. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Also ich bin am 8.9. in Berlin und ich wollte eigentlich an dem 6.9. an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich das dann so verschoben, dass ich da nicht hingehen werde, sondern der Christopher Lauer. Und ich habe aber schon mal mit dem Enno Lenze gesprochen und mit dem Gero, das sind beide stellvertretende Bundespressesprecher. Die hätten am 6.9. abends Zeit und ich habe mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Piraten Berlin gesprochen. Die hätte am 7.9. Zeit und Lust auf ein Treffen und ich würde euch bitten, dass ich eine Beauftragung bekomme, dass ich dann am 6.9. schon dahin fahre, also nicht erst zu dem Termin, den ich muss, sondern dass ich halt früher hinfahren würde, damit ich eben diese Termine wahrnehmen kann zum generellen Austausch. Warum brauchst du dafür eine Beauftragung? Weil ich dann die Reisekosten für die Hinfahrt absetzen kann. Da brauchst du keine Beauftragung. Man hat mir gesagt, ich bräuchte eine. Ja, können wir das mal klären? Na, wenn du Geld vom Landesverband haben möchtest, brauchst du eine Beauftragung, meine ich. Aber doch nicht als Mitglied des Landesvorstands. Genau. Nee, eben, genau. Ach so, dann war das halt einfach nur so eine Höflichkeitssache. Okay, ich lasse mich immer beauftragen, wenn ich irgendwo hintucke und wegen Reisekosten. Na, ich denke mal, das liegt in unserer Verantwortung, das ordentlich zu machen. Okay, ich lasse mich trotzdem weiter beauftragen, ist ja nicht schlimm. Okay, ich beauftrage Chrissy. Ich auch. Ich weise das ab, weil wir dafür nicht zuständig sind und die Beauftragung durch den Landesparteitag bereits ausgesprochen wurde. Ich unterstütze den Alex. Geile Formulierung. Okay, alles klar. Also ich fahre da jetzt auf jeden Fall hin und treffe mich mit diesen Menschen und bringe hoffentlich tolle Informationen zurück. Ja, dann sparen wir uns diese Abstimmung, Chrissy, mach halt. Gut. So, weiter. Ja, dann da ist schon eine Antwort drunter. Also Clemens Meyer fragte, ob ich wüsste, wann neues Werbematerial in den Landesverbandsshop kommt. Und dann wurde geantwortet, wenn wir neues Budget dafür haben. Und die Sandra Scheck fragte, ob wir eine Antragsinfo... Halt, warte bitte noch. Ja? Das habe ich da drunter geschrieben. Ja. Kurz zur Erklärung. Ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, Bestellungen auszulösen, weil ich Steffi nicht etwas vor die Nase setzen möchte in größeren Summen. Das heißt, ich würde ganz gerne warten, bis sie zumindest 2011 durch hat, dass wir Anfangsbestände für 2012 haben. Ich hoffe, das findet eure Unterstützung. Ich finde es halt nicht fair, die 2011er Sachen machen zu lassen, den 2012er Wahlkampf auch noch vor der Brust zu haben bei der Verbuchung und jetzt schon wieder in großen Mengen halt Werbemittel reinzuziehen. Ich weiß, dass es weiterhin Bedarf gibt, ganz klar. Es ist weiter auch auf der Agenda drauf. Nur ich würde da noch um ein bisschen Zeit bitten, dass Steffi noch ein bisschen Zeit hat, tiefer in die Materie einzusteigen. Das möchte ich unbedingt unterstützen. Die Steffi braucht jetzt den Kopf frei, um das zu buchen, um das aufzuholen, was liegen geblieben ist. Ja, auf jeden Fall. Also bis die Steffi nicht alles gemacht hat, was sie da machen muss, dann hat sie keine Zeit. Zitat Ende. Ihr seid so lieb zu mir. Nein, wir wollen wenigstens ein Jahr mal eine Buchhaltung haben, die glatt ist und funktioniert. Kriegen wir hin. Okay, die andere Frage darunter war von der Sandra, ob wir bitte die Antragsinfo für Pavillons auch in die Infoliste und ins Wiki bzw. Vorstandsseite packen könnten. Und der Carsten sagt, klar können wir. Wer tut das? Immer der sagt, können wir. Hätte ich jetzt auch gesagt. Danke, dass du das tust. ja, wenn mir das noch jemand erklärt, dann mache ich das. Wunderbar, das freut mich. Ich bedanke mich übrigens, dass ich ungefähr alle 2 Wochen mit solchen kleinen Fragen, auf die ich keine Antwort weiß, dann zu euch kommen darf. Carsten, wenn du das Ding fertig hast, mailst du mir das auch zu, dann baue ich da auch direkt so einen Prozess zu. Was jetzt? Diesen Antrag für diese Pavillons. Ach so, ja. Ja, ich glaube nicht, dass wir da einen Prozess zu brauchen, oder? Weil so viel wollen wir davon ja auch nicht bestellen. Ja, es ist aber, ob das jetzt ein Pavillon ist oder nachher, weiß der Geier, Sonnenschirme oder Plakate sind oder sowas, bleibt eigentlich gleich. Okay, ich dachte, der wäre klar, der Weg. Egal, wir machen was und wenn es zur Aufklärung beiträgt, super. So, weiter hier im Text. Zügig. Könnt ihr mal 2 Minuten ohne mich auskommen? Krieg mal hin. Ich tippe da ein bisschen, weil jetzt der Rest ist ja eh vom Carsten, ne? Der Daniel ist richtig in Fahrt heute. Okay, sind wir. Wenn ich schon keine Protokolle lese, weil ich, nicht erwarte, dass in 10 Minuten irgendwas passiert. Nee, bitte. Okay, sind noch mal ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt noch hinten dran gepackt habe. Das betrifft Remscheid. Da kriege ich halt drängende Mails, wo die Mitgliedsausweise seien. Ich meine, die sind bei Alex, oder? Jo, sind sie. Und die wissen das auch. Ich weiß nicht, warum die es vergessen haben. Oh, da möchte ich zitieren. Warte. Ich habe eine Mail eben vor der Sitzung erhalten, die lautet: Hallo Hi Carsten. Meine Fragen nach den Mitgliedsausweisen für Remscheid und die Bereitstellung des Kompasses ist noch nicht beantwortet worden. Bei den Kommunalbehörden hätte ich schon eine in Hochkommas oder in Anführungsstrichen Untätigkeitsbeschwerde eingereicht, die hohe Wellen schlagen würde. Diesbezüglich bitte ich dich, meine Fragen zu beantworten. Wer es war, sage ich jetzt nicht. Nur so viel dazu, ja? Sollen Sie sich bei mir in Kontakt setzen, dann werde ich dir den Kopf waschen, abreißen und danach wieder aufsetzen. Aufessen. Ich denke, du weißt, wen ich meine, aber ich sag's jetzt nicht. Ich weiß, wen du meinst und ja. Mhm. Diesbezüglich müssten wir auch dringend bitte nochmal die Frage klären, was denn jetzt in Remscheid existiert. Es wurde ein KV gewählt. Es existierte vorher ein Piratenbüro und man war mit dem Piratenbüro in dem Verbund des Bezirkspiratenbüros des Bergischen Landes, richtig? Genau. Diese Person sagt mir jetzt, dass beides existieren würde, der Kreisverband und das Piratenbüro. Der Meinung bin ich nicht. Korrekt. Wäschst du auch da? Ich wasche. Ich danke dir herzlichst. Letztes Thema hast du schon beantwortet. Ja, Visitenkarten, Stempel, Vorstand, müssen wir nochmal gucken. Der Ralf hatte mir heute den Druckauftrag Visitenkarten Wuppertal gegeben. Gegebenenfalls kann er dich ja auch dabei unterstützen, wenn es zeitlich eng ist. Ja, im Grunde genommen muss ich. Wir haben ja das Budget nicht rausgekaspert, ja, und also ich habe das nicht beantragt, das Budget dafür, und daran hapert es eigentlich. Wie soll man die Dinger überhaupt drucken, wenn bei 3 oder 4 Leuten neue Nummer draufsteht? Wir hatten doch bei dem Treffen in Krefeld das gemacht, oder nicht? Ja, aber die Telefone sind noch nicht da. Genau, da bin ich noch in Klärung, gerade wegen der Telefonnummern. Also wir könnten noch nicht alle drucken wahrscheinlich. Aber ich habe auch noch einen Stapel von Michelle, die streiche ich einfach den Namen durch, schreibe meinen dahin und dann ist fertig. Hatte die Steffi nicht noch eine Anregung aufgrund des Designs? Du wolltest mir noch irgendwas zum Design schicken, dann warst du im Urlaub. Ach so, Steffi ist gerade AFK. Ja, wollte ich auch, und dann war ich im Urlaub und dann habe ich krampfhaft eine E-Mail gesucht und nicht gefunden. Also, die Steffi hatte unter anderem eine Visitenkarte gehabt aus ihrem KV in Krefeld, und das ist halt so eine Piratenvorlage. Und die ist ziemlich hübsch und die finde ich viel, viel schöner auch als die ihr mir da gezeigt hattet. Und von daher müsste ich mich da gar nicht selber dran setzen, sondern wir könnten vielleicht versuchen, diese Vorlagen zu bekommen. Okay, dann gebt mir das Zeug und dann werde ich das irgendwie dann hinbekommen. Bei wie vielen Leuten war das denn noch aktuell mit dem neuen Nummer wegen Handys? Oder wer hat sich noch nicht gemeldet, der Bedarf hatte? Naja, du hattest doch auch jetzt gemeldet, oder nicht? Daniel. Ja, wir beide haben uns ja gemeldet, also ich und Chrissy. Ralf, weiß ich, meine ich soweit zu wissen, dass er da auch kein Problem hatte? Nee, den Rest haben wir letzten Montag geklärt. Ach super, stimmt, der hat ja genau das Spontantreffen. Genau, das liegt jetzt bei mir gerade. Ich versuche gerade in Kontakt zu treten. Ach so, also gut, dann läuft die ganze Sache ja. Genau. Okay, also dann möchte ich aber gerne nochmal die richtigen Daten von euch allen haben. Die dann erst kommen, wenn die Telefone da sind. Ja gut, auf den Stempel kommt ja keine Telefonnummer, insofern die Stempel könnten wir dann wenigstens schon mal machen. Das wäre cool, im Moment stempel ich nämlich noch mit dem alten Ding und der fällt irgendwie auseinander. Gut. Ja, da hängt jetzt nur noch, also für uns, ich weiß nicht, ob gleich noch weitere sonstiges kommt, für uns noch der Antrag auf nicht öffentlich, pro forma. Da ist noch eine Erinnerung. Was? Da ist noch eine Erinnerung, dass am 4. September, also ist am Dienstag, ein Dicker Engel stattfindet, und da stellt sich der Landesverband NRW vor, und da wäre es gut, wenn jemand von uns hingeht. Wieso stellt er sich da vor? Ja, ich habe es vorhin auch nur hier seitlich im Chat gesehen. Kira kam da runter und ich habe geguckt, wir stehen da tatsächlich im Sendeplan. Ich habe euch, jetzt kann ich euch was angreifen, euch vor einem Monat ein Ticket aufgemacht. Und das auch entsprechend geupdatet und gefüllt, dass Kira gerne eine Sendung machen wollen würde, wo wir uns oder der Landesverband uns sich vorstellt. Ich habe das im Hinterkopf gehabt irgendwie, und dann war es auch von da weg. Ich glaube, wir haben da sogar zugestimmt. Ich hab, das ist also irgendwie der Request-Tracker ist auch so eine Art Wiki, oder? Wo man was reinsteckt. Ich denke auch immer, ich schreibe immer E-Mails an Vorstand@, und dann kommentiert ihr das nie, und dann weiß ich nie, ob meine E-Mails angekommen sind. Wenn du eine Response kriegst, sind die angekommen. Ja, bekomme ich. Aber jetzt haben wir ja nochmal die schöne Erinnerung auf dem Schirm. Ich wollte sowieso dahin, und insofern weiß das zumindest jetzt nochmal jeder, und wenn es halt möglich ist. Was ist denn mit den Anträgen, die wir ganz am Anfang hatten? Was waren das? Gelsenkirchen oder noch irgendwas? Es war nur Gelsenkirchen noch. Ah, okay. Ja, Gelsenkirchen hatten wir doch schon besprochen, aber wir könnten höchstens nochmal dann die jetzt GEMA gleich. Sache, ne? Die GEMA-Sache. Diese GEMA-Sache. Ach ja. Ja, und zur GEMA-Sache kam niemand mehr. Dann würde ich das ablehnen. Ja, eben bin ich auch dafür mittlerweile. Ja, das sehe ich genauso. Also es hätte wenigstens jemand herkommen können und den Antrag nochmal ergänzen. Dazu nochmal, also wir hatten, glaube ich, das ging an Carsten, Alex und Steffi. Ich habe eine Eingabe gekriegt von den Liquid Feedback-Leuten, vom Che Guevara. Und da war so ein kleiner Finanzübersicht drin und da hatte ich mal der Steffi auch die Anregung oder generell die Anregung mitgegeben, dass wir vielleicht mal so einen Musterfinanzplan irgendwo bereitstellen, dass die Leute sich überhaupt was drunter vorstellen können. Ja, und ich hatte das extrem begrüßt. Ja, auch das ist eine Sache für so einen Prozess, ne? Ja. Also, her damit, wenn es da ist, dann baue ich da was zusammen. Genau, wir brauchen einfach How-To's. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingeschaut habt. Die ersten zwei, ich habe die schon mal so grob vorbereitet, nur dass man sieht, wo es langläuft. Nochmal auf den 4. September, Entschuldigung. Wer geht da jetzt hin? Ich kann leider nicht. Der Daniel geht hin und ich versuche. Ich werde wahrscheinlich auch da sein. Sorry, ist gerade an mir vorbeigerauscht. Ja, guck einfach, wer kann und. Wir haben ja auch Mitglieder. Auch dahin. Ich bin mir relativ sicher, ob es der Landesverband war oder der Vorstand, der sich vorstellen sollte. Warum schickt man nicht nur Basisberaten eigentlich hin? Ich bin doch von der Basis. Cool, da sind wir raus aus der Nummer. Basis ohne Funktion, Christi. Also lass doch einfach die Basis sprechen, was den Landesverband NRW ausmacht. Stimm mal kurz nochmal die GEMA-Sache ab, weil die haben wir ja wirklich noch hingeschoben. Ich versuche das Ticket gerade nochmal rauszukramen. Also ich bin dagegen, ich muss mal kurz weg. Bei der Abstimmung bin ich dagegen. Das, was Steffi sagt. Plus eins. Ich bin auch dagegen. Ich schließe mich dem Alex an. Totale Überdelegation. Bist jetzt ein Superdelegierter. Ich enthalte mich dabei. Ich auch. Jörg? Psst, der schläft. Okay, dann ist der auch dagegen. Nein, dann füllen wir den nicht auf. Nein, Entschuldigung. Ja, damit haben wir das abgelehnt, stelle ich fest. Also ich sehe jetzt gerade im Kanal als Kommentierung bei dem anderen Thema nochmal mit dem dicken Engel, der LV soll sich vorstellen, nicht der Vorstand des LVs. Hey. Ach, wie praktisch. Ja, gut. Dann mögen alle Zuhörenden dazu aufgerufen sein, sich ebenfalls nächsten Dienstag im dicken Engel einzufinden, wer Lust und Zeit hat. Und nochmal dran denken, am Sonntag ist das Drachenbootrennen. Genau. Ja, aber wir haben auch noch am 6.9. eine wichtige Veranstaltung. Da ist auch der Alex dabei. Das ist nämlich das Piratenbüro KV Diskussionspodium, was wir da haben. Da sollten wir auch nochmal gesondert darauf hinweisen, damit möglichst viele Teilnehmer, die Interesse haben und Beratungsbedarf oder Informationsbedarf haben, dort auch hingehen. Du meinst die Sachen in Meiner Zagen? Ja. Stadthalle 1 in Meiner Zagen, 17 bis 22 Uhr. Und dann im Wochenende halt die FlauschCon, ne? 8. 9. September. So, damit, wo wir gerade bei der Terminsammlung nochmal waren. So, Und ja, da gibt es tatsächlich noch was. Matthias hat recht. Am 9.9. die erste dezentrale KMV in Dortmund. Vorschlag, können wir bitte einen Punkt Terminsammlung machen? So schnell bin ich nicht. Ja, mach einfach unter das Protokoll. Terminsammlung, es mögen bitte die Zuhörer da eben eintragen, die wichtigen Termine, die wir gerade genannt haben. Zeile 619. Chronologisch bitte. Ja, sortiere ich zur Not schon. Ach, läuft ja alles wie von selbst. Dann lass uns auch schon mal einen neuen Termin festlegen, oder es, glaube ich, relativ unkompliziert wird. Ich schlage einfach mal den Donnerstag in 2 Wochen vor um 20.30 Uhr. Dafür. Stopp. Was ist mit der Sondersitzung zur... Ja, die machen wir per Umlaufverschluss, legen wir die fest oder besprechen schon mal ab. Das. Ja. Weil das ist ja keine reine Vorstandssitzung in dem Sinne. Die müssten wir, ich glaube, 10 Tage vorher einladen, deswegen die jetzt. Stimmt. Was ist das für ein Datum? 6 Tage. 13. Wie viel sind es, Alex, jetzt? 6 Tage nach Satzung. Okay. 13. nächste Vorstandssitzung? Ja. Jawohl. So, dann machen wir noch den Antrag auf nicht öffentliche Sitzung. Hat jemand was dagegen, dass wir jetzt noch ein bisschen nicht öffentliche Sitzung machen? Es sei denn, jemand hat jetzt dringende Gründe, irgendwas anderes vorzubringen. Nee, die erste Frage ist, brauchen wir ihn überhaupt? Der ist nur pro forma da drin. Gibt es irgendwas in der Runde, was besprochen werden muss, was Datenschutzrelevanz hat? Also von meiner Seite nicht. Das eine Thema, das haben wir gerade angeschnitten. Das Schreiben, das wir da erstellen wollen, das sollten wir, oder das müssen wir meines Erachtens nicht online machen. Das können wir gerne morgen im Laufe des Vormittages offline machen. Ja, beziehungsweise in einem Pad irgendwo, ne? Versteckt. Ja, klar. Also ich meine aber jetzt nicht jetzt hier heute Abend online. Ja, denke ich auch. Bin wieder da. Hallo Steffi, möchtest du etwas nicht Öffentliches besprechen? Nö. Gut. Ich denke mal, wenn keine Gegenrede da ist, dann streichen wir das einfach raus und können vor 12 Uhr die Sitzung beenden. Unglaublich. Genau. Super. Krass. Ja, dann machen wir das doch auch ganz fix. Da es bei mir 57 ist, mache ich Ende der Sitzung auf 58 und schließe die Sitzung mit den wunderschönen Worten: Heil dir Eris, alles Kallisti. So, tschüss. Tschüss. Was ist das? Hast du nie hier Principia Discordia etc.? Ach nee, ich weiß davon erst seit ich älter bin. Aber Daniel, das war, das war echt gut. Ja, danke sehr. Muss ich echt sagen. Ja, guter Einstand. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.